und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aha, dem Podcast für Neugierige und die, die es bleiben wollen. Heute ist Donnerstag, der 30. August 2018. Neben mir sitzt wie immer der Bömi. Hallo. Und ich bin der Marco, hallo. Wir zwei sind neugierig und wir stellen uns am Ende jeder Episode, stellt einer dem anderen quasi eine Frage, die der andere in der darauffolgenden Episode beantworten darf. Ich habe dir in der letzten Episode eine Frage beantwortet. Weißt du noch, um was es ging? Wie denn eine Filmproduktion funktioniert. Genau. Und nach Adam Riese, Adam Riese. Wer ist denn das? Nach Adam Riese und Eva Zwerg bist demnach du heute dran, mir eine Frage zu beantworten. Weißt du noch, welche Frage ich dir am Ende der letzten Episode gestellt habe? Ich hoffe es doch. Du wolltest nämlich von mir wissen, was denn Gentechnik ist und wie Gentechnik funktioniert. Ganz genau. Und ich nehme an, du hast da jetzt was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Ich habe mir auch während den Vorbereitungen gedacht, Mensch, hättest du mal in der Schule besser aufgepasst. Aber gut. Nee, ich werde mein Möglichstes tun, dir die Gentechnik ein bisschen näher zu bringen. Ich werde starten auch erstmal mit so ein bisschen Grundlagen, Bio, 5. Klasse. Ich bin gespannt. Und so weiter und so fort. Gut. Da habe ich nämlich auch nicht gut aufgepasst in der Schule. Warum auch? Ja, warum? Braucht man nie wieder. Genau. Genau. Nee, gut. Also, Gentechnik ist grundsätzlich mal, bezeichnet man als Gentechnik Methoden und Verfahren der Biotechnologie, um gezielt in das Erbgut, was auch Genom genannt wird, das Erbgut Genom, merken wir uns, weil braucht man nachher auf jeden Fall, es wird da eingegriffen und aktiv verändert. Mhm. Das ist mal grundsätzlich Gentechnik. Mhm. So, ich fange an. Was genau ist eigentlich das Erbgut, dieses Genom? Das Erbgut ist die Gesamtheit der genetischen Informationen der Zelle. Also im Genom sind diese ganzen Informationen gespeichert. In den Zellen selbst laufen Stoffwechselvorgänge ab, ohne die ein Lebewesen, sei es jetzt Mensch, Tier, Pflanze, schlichtweg nicht überleben könnte. Mhm. Die Zellen sind sehr klein. Ach. Ja, jeder hat sie, jeder braucht sie. Die Größe variiert zwischen, ja, je nach Lebewesen auch und je nach Funktion der Zelle zwischen einem und 30 Mikrometer. Das sind umgerechnet ungefähr 0,001 Millimeter, ein Mikrometer. Mhm. Also wirklich relativ klein. Stammzellen, also die zur Fortpflanzung da sind, die sind meistens ein bisschen größer und auch bei höher entwickelten Lebewesen sind die Zellen größer natürlich als bei niedriger entwickelten. Die Zelle selbst ist ausgefüllt von Zytoplasma, also man kann sich vorstellen, es ist so ein rundes Ding. Mhm. Und in diesem runden Ding ist hauptsächlich Zytoplasma. Das ist eine Mischung aus Wasser, Salzen, Eiweißen, Fette und Zucker. Und im Zytoplasma schwimmen die sogenannten Organellen, das sind die Funktionseinheiten der Zelle. Mhm. Die Funktionseinheiten sind unter anderem die Mitochondrien. Hast du bestimmt schon mal gehört? Ja, da klingelt was. Da klingelt was. Auch wieder schön. Böse Erinnerungen. Erinnerungen an früher, ja. Nee, die Mitochondrien sind letztlich die, werden auch immer so bezeichnet, die Kraftwerke unserer Zellen oder unseres Körpers. Mhm. In ihnen wird Energie gewonnen und zwar aus Zucker mit Hilfe kennst bestimmt auch des Zitronensäurezykluses. Nein. Auch nicht? Nein. Also Zitronensäurezyklus habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht angeschaut. Ich habe, glaube ich, einen Link, den wir mit dazu tun würden, weil der Zitronensäurezyklus auch nochmal ein ganz eigenes Thema dazu wäre letztlich. Mhm, okay. Aber unter CO2-Verbrauch wird letztlich aus Zucker Energie gewonnen im Zitronensäurezyklus. Mhm. Das passiert in den Mitochondrien. Dann haben wir, das ist eins meiner Lieblingswörter, das endoplasmatische Reticulum. Mhm. Das kenne ich Wort, auch noch. Das Wort ist, ich finde es super. Das war so geil wie Desoxyribonukleinsäure. Zu der kommen wir auch noch. Das kann man sich merken, genau. Ja. Aber was genau das ist, weiß der Teufel. Nee, gut. Das endoplasmatische Reticulum sorgt letztlich für den Membranaufbau der Zelle und für den Stofftransport innerhalb der Zelle, also intrazellulär. Ja. Ist zuständig auch für die Aufnahme und Speicherung von Calcium. Calcium-Ionen sind an der Signalübertragung von Muskel und Nerven beteiligt. Also eine ganz essentielle Geschichte auch. Okay. Weiteres Organell sind die Ribosomen. Die setzen letztlich die Eiweißketten zusammen. Die Baupläne stammen aus dem Zellkern, zu dem komme ich nachher noch. Das wird noch ein bisschen größeres Gebiet, der Zellkern selbst. Aber die bauen letztlich dann die Eiweißketten zu einer Funktion zusammen. Der Golgi-Apparat. Aus den Ribosomen selber gelangen noch unfertige sogenannte Polypeptidketten, das sind Eiweiße, die gelangen zum Golgi-Apparat und hier wird durch Anfügen der Ketten aneinander die Ketten vervollständigt und in Transportvesikeln quasi verpackt, in Anführungszeichen, und an ihren letztendlichen Bestimmungsort dann verschickt. Okay, also so eine Art DHL der Zelle. Genau. DHL trifft es ganz gut. Der Paketdienst. Hermes nicht, weil da kommt es nicht an, aber DHL kommt nah hin. Der Paketdienst der Zellen quasi. Genau, also wie gesagt, in die Ribosomen werden Eiweißketten gebildet, aber nicht vollständig. Die kommen zum Golgi-Apparat und der setzt die letztlich zu Polypeptidketten zusammen, verpackt die und schickt sie dahin, wo sie hin sollen. Mhm. Weiter bestehen Zellen bei tierischen Lebewesen aus Lysosomen. Ich glaube, ich habe es richtig aufgeschrieben. Das sind sehr kleine Zellbausteine, die übernehmen die intrazelluläre Verdauung der körpereigenen und fremden Stoffe. Mhm. Die spalten die Bestandteile durch Enzyme und können dadurch die Bestandteile dieser fremden und körpereigenen Stoffe dann wiederum wiederverwerten. Wow. In der Zelle, durch die Zelle. Und weißt du, warum das nur Tiere haben? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle mir das so vor, das hat was mit dem Wiederkauen der Kuh zu tun. Also bei uns mit der Nahrung, die aufnehmen. Und, ja. Okay. Ich vermute es mal. Also genau habe ich mich jetzt auch nicht gelesen. Aber es kamen auch nur Tiere scheinbar. Okay. Diese Lysosomen oder Lyosomen, ich weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben habe. Und dann kommen wir auch schon zum Zellkern. Der Zellkern ist ja quasi das Ding in quasi der Zelle. Der Kern? Der Kern der ganzen Geschichte, der enthält einfach den Großteil der Erbinformationen und zwar gepackt in den Chromosomen. Mhm. Und da kommen bestimmt wieder Erinnerungen hoch. Ja. Die guten Chromosomen. Und es ist ja so, dass die Chromosomen im regulären Zustand ja nicht sichtbar sind. Also sieht ja immer aus wie so ein X, diese Chromosomen, so zwei Stränge aneinander in der Mitte zusammengeklebt. Ja. Die sind im Normalfall so nicht sichtbar, sondern die sind ja Teil dieser Helix, ne? Ja, sind letztlich haben, genau, die ja. haben die ja. Ja, genau. Die sind ja. Also die Helix besteht aus vielen Chromosomen. Nee. Nein? Nee, die Helix ist in den Chromosomen. Ach so, ich dachte die Komm Helix. Noch. Ah, okay, Entschuldigung. Komm noch. Also, für meinen unqualifizierten Einwurf. Also die Chromosomen bestehen in ihrer regulären Form, bestehen ja aus sogenannten Chromatin, also es sind fadenförmige Chromatine, die zum Großteil aus eben DNA bzw. DNS im Deutschen bestehen. Mhm. DNA haben wir vorhin schon gesagt, also DNS, Desoxyribonukleinsäure, im Englischen Desoxyribonuclein Acid, deswegen ja. DNA. Also DNA, DNS, das Gleiche. Synonym wird auch synonym verwendet, genau. Habe ich das Gefühl. Ja. Nachdem, ob man jetzt eher so anglophob oder eher anglophil. Anglophil oder anglophob ist, genau. Kann man DNS oder DNA sagen. Ist in jedem Fall das Gleiche. So. In der Zelle spielen sich verschiedenste Dinge ab. Zum Beispiel eine Zelle, wie wir alle wissen, teilt sich ja auch ganz gern mal. Mhm. Und zwar passiert es, die einfache Zellteilung, die sogenannte Mitose, die sorgt letztlich dafür, dass aus einer Mutterzelle zwei Tochterzellen werden. Das ist, die einfachere Art der Zellteilung. Mhm. Mitose, der Samurai. Ja, genau. Einmal durch. Genau. Die Mitose ist die einfache Zellteilung, die aus einer Mutterzelle zwei Tochterzellen macht und die findet so gut wie andauernd statt. Mhm. Also das ist durchgehend, permanent, dass permanent irgendwelche Zellen sich teilen und neu bilden. Unterteilt wird das Ganze, diese Mitose, in vier Phasen. Mhm. Beginnend mit der Prophase. Das eben genannte fadenförmige Chromatin, also diese Fäden, Chromosomfäden, ja. Die verdichten sich und werden dann zu Chromosomen. Die sind wiederum sichtbar. Die kann man unter dem Lichtmikroskop sehen. Mhm. Vor jeder Teilung besteht jedes Chromosom aus zwei identischen Strängen, die Chromatin. Ja. Chromatiden, nicht Chromatin, Chromatiden, die durch ein sogenanntes Zentromer zusammengehalten werden. Das ist das, wo man sieht, wo diese beiden Stränge aneinander kleben. Mhm. Und die werden dann geteilt. Die Kernhülle zerfällt und gibt die Chromosomen frei. Mhm. Und die schwirren dann so ein bisschen rum. Am Rande der Zelle, also an beiden Rändern, bilden sich die Spindelapparate aus, also an den Polen heißt es auch in der Zelle. Genau, das war im Groben mal die Prophase. Anschließend kommt die sogenannte Metaphase. in der Metaphase. Oh Gott, das Erinnerung. Ja, ja, ja. Prophase, Metaphase. Ich bin mal ausgefragt worden drüber. Fünfer gehabt oder so. In der Metaphase ordnen sich die Chromosomen an der Äquatorialebene der Zelle, also quasi in der Mitte, an. Und die Spindelfasern heften sich von beiden Seiten, also die gehen von diesen Polen aus, das sind so, schaut aus wie so Greifarme, heften sich von beiden Seiten an diese Zentromere, an diesen Kontaktpunkt der beiden Chromatiden. Mhm. In der Anaphase verkürzen sich diese Spindelfasern und trennen die Chromosomen in ihre beiden Chromatidstränge, also die reißen die auseinander. Mhm. An diesem Zentromer und ziehen sie dann zu den entgegengesetzten Polen. Aha. Somit befindet sich an jedem Pol jeweils ein identischer Strang. Ja. Und in der Telophase bildet sich um diese Stränge wieder eine Kernhülle. Mhm. Die Chromosomen gehen wieder in ihre fadenförmige Form über. Mhm. Nebenbei so wird auch noch die Zelle selbst geteilt, das ist die sogenannte Zytokinese. Mhm. Und die restlichen Zellbestandteile werden einfach aufgeteilt und in den beiden neuen Zellen überführt. 50-50. Ja, wie es halt ausgeht. Ja. Und bildet sich halt wieder deine Zellwand und dann hast du halt aus einem zwei Zellen. Mhm. Das Wichtige ist tatsächlich nicht das, was so Golgi-Apparat-mäßig und ribosomenmäßig abläuft, sondern wirklich, dass diese Chromosomen eins zu eins geteilt werden. Mhm. Also es geht in beide Zellen der komplette Erbsatz über. Wenn's und das immer perfekt. Wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn es gut läuft. Wieso? Naja, es gibt schon so, was weiß ich, so einmal alle, was weiß ich, wie viele Millionen Zellteilungen. Ja, das sind dann die Mutationen. Das sind die Mutationen, oder? Ja, genau, wo dann halt was schief geht dabei, genau. Wo das nicht original geteilt wird und ja, wo dann Erbgut zerstört wird, das dann geflickt wird vom Körper oder von den Zellen und dann kommen halt Mutationen dabei raus. Und dann kann man sich X-Men angucken. Und dann, was dabei rauskommt, sieht man eindrucksvoll bei X-Men. Genau. Schön hier Charles Xavier. Okay, das ist die Mitose, das ist die einfache Zellteilung. Daneben gibt es noch die sogenannte Meiose, auf die werde ich jetzt auch nicht detailliert eingehen, weil die auch noch mal ein bisschen komplexer ist und die kann man sich auch sehr schön im Internet einfach zusammensuchen. Der Unterschied ist, im Gegensatz zur Mitose Darf ich dich kurz was zwischenfragen? Ja. Gibt's denn, hast du Videos gesehen von der Zellteilung? Kann man die angucken? Kann man bestimmt. Ich habe mir jetzt keine angeschaut, weil ich mich eher auf die Recherche jetzt konzentriert habe. Mhm. Aber ich habe ein paar GIFs gesehen. Mhm. Selbst gezeichnet, mehr oder weniger. Ja, aber das gibt also bestimmt, Aufnahmen, sondern gibt es bestimmt, das unter Mikroskop beobachtet. Mit Sicherheit, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Genau, neben der Mitose gibt es noch die sogenannte Meiose. Der Unterschied ist, im Gegensatz zur Mitose werden nicht zwei diploide Zellen gebildet, also gleiche, sondern vier nicht mit der Mutterzelle identische haploide Tochterzellen. Diploide Tochterzellen, das heißt, dass quasi in jeder Zelle, Moment, lass mich überlegen, dass ich es richtig sage. Diploid heißt, dass quasi der doppelte Chromosomenstrang vererbt wird. Mhm. Und Haploid heißt, dass jeweils nur ein einfacher vererbt wird. So, und das passiert bei der Meiose. Und deswegen sind auch die Tochterzellen nicht mit der Mutterzelle identisch. Mhm. Weil du einmal den, einmal den, einmal den, einmal den hast. Ja. Damit wird halt der Chromosomensatz auch reduziert. Ja. Im Gegensatz zur Mitose. Er wird halbiert. Und jede Tochterzelle wird eben nur ein einziger Chromosomenstrang zugeordnet. Mhm. Es werden in den Keimzellen eine neue Kombination des elterlichen Erbguts gebildet. Und da haben wir es auch schon. Das ist nämlich die Voraussetzung der sexuellen Fortpflanzung. Ah, okay. Also die Meiose passiert letztlich bei der Fortpflanzung. Mhm. Und nicht ständig. Ja. Das ist der Unterschied. Es wird auch unterteilt in eine Meiose 1 und Meiose 2. Es ist ein doppelter Ablauf. Meiose 2, die Fortsetzung. Genau, Meiose 2, the return of the egg. The return of the Zellteilung. Genau, und die Meiose 2 läuft letztlich recht ähnlich wie die Mitose ab. Kann man sich aber auch schön zusammen googeln. Mhm. Soll jetzt hier an der Stelle nicht weiter ausgedehnt werden. Aber es ist mal so grundsätzlich so zur Zellteilung. Mhm. Zellen teilen sich und die DNA, die DNS wird aufgeteilt. Genau. So, zur DNA oder DNS, je nachdem, wie es einem lieber ist, diese sogenannte Desoxyribonukleinsäure, das ist ein Molekül aus Nukleinsäuren. Hier drin liegt auch das Erbgut vor. Und ist eine. Entschuldigung, jetzt fällt mir gerade was ein, warum, dass ich lieber DNA als DNS verwende. Ja, bitte. Weil A weiter vorne im Alphabet steht. Nein, weil wir ITler DNS auch noch nur unter anderem Bezeichnung kennen. Ja. Dynamic Name Server. Mhm. Nicht zu verwechseln, ja, mit der DNA. Nein, definitiv nicht. Entschuldige bitte, aber fahren Sie fort. Fahren Sie fort. Nee, also DNA ist eine Verknüpfung aus sogenannten Nukleotiden. Diese bestehen aus einer Nukleobase, also einer Base, kennst du bestimmt, Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin. Oh Gott, ja. beziehungsweise in der RNA nicht Thymin, sondern Uracil. Mhm. Ja, ja, da kommen wieder die Erinnerungen. Oh ja. Oh ja. bestehend aus einer Nukleobase, einem Zucker, und zwar einem Monosaccharid mit 5 Kohlenstoffatomen. Die werden bezeichnet als C1- bis C5-. Mhm. Und das nennt man, ist eine sogenannte Pentose. Mhm. Die heißt halt so. Okay. Und ein Phosphatrest. Mhm. Daraus besteht dieses Nukleotid. Mhm. Und durch eine kovalente Bindung und einer Kondensationsreaktion werden die Nukleotiden aneinander gekoppelt. Das heißt, jeweils ein C3-Atom, also dieses Kohlenstoffatom, bindet sich mit dem C5-Atom der nächsten Pentose. Ja. Also musst du dir vorstellen, du hast halt hier, kennst du diese Aufzeichnungen von Atomen? Mit dem Wasserstoffatom und keine Ahnung. Ja, ja. So kannst du es vorstellen. Du hast hier eben diese Nukleobase, Adenin, Guanin und so weiter. Dann hast du einen Zucker mit dem C1 bis C5 und mit den 5 Kohlenstoffatomen und eben einen Phosphatrest. Und innerhalb dieser Kohlenstoffatome, diese 5 Kohlenstoffatome um diesen Zucker, die bilden letztlich den einen Strang der Helix, der einen Seite. Da hängen die sich zusammen. Mhm. So. Die also das ist das sogenannte Pentose-Rückgrat. Das ist dieser Einzelstrang dieser DNA-Doppelhelix. Mhm. Dieser wiederum liegt einem verdrehten DNA-Strang gegenüber. Und die kleineren Pyriminbasen, also Thymin und Cytosin, und die größeren Purinbasen, Adenin und Guanin, bilden jeweils ein Paar. Also nur die beiden können sich auch aneinander koppeln. Mhm. Also Thymin und Adenin. Thymin und Cytosin. Adenin, Thymin und Adenin und Cytosin und Guanin können sich jeweils aneinander hängen. Mhm. Und zwar über eine Wasserstoffbrückenbindung. Ah ja, okay. Und gibt es, ich glaube auch irgendwie die einen, also ich glaube Cytosin und Guanin haben irgendwie 3 Wasserstoffatome und Adenin und Guanin irgendwie 2 oder 5 oder so. Also es unterscheidet sich auch in dieser Bindung nochmal. Und so hängen letztlich erstens mal diese Pentose, das Pentose-Rückgrat aneinander und dann aber auch eben diese Doppelhelix, die sich gegenüber liegt. Mhm. So werden die miteinander verbunden. Mhm. Diese Doppelhelix ist in sich verdreht. Mhm. Warum? Wird schon seinen Grund haben. Das ergibt dann quasi dieses berühmte Bild, Modell, das so ziemlich jeder, der irgendwie ansatzweise von DNA oder DNS gehört hat, vor sich hat, wenn er das Wort hört. Also ich zumindest. Mhm. Ja, DNA, genau. DNS ist Doppelhelix. Genau. Weißt du denn zufälligerweise, wann die entdeckt wurde? Ah, das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lang her. Wait, I'll Google that for you. Genau, Doppelhelix. Entdeckung ist, glaube ich, ja, weil ich habe das jetzt irgendwo, ist noch gar nicht so lange her. Mhm. 1953. Ist das? Sieht so aus, ne? 2 Chaoten knacken die DNA. Hier sind die Francis Crick. Aha, die Doppelhelix. Francis Crick und James Watson haben die Doppelhelix entdeckt. Ja, könnt ihr nachgoogeln. Scheinbar 53, hier. Genau, die wollten das Erbgut entschlüsseln, ohne Chemie lernen zu müllen. Also es sind scheinbar auch nicht so die hellsten Köpfe gewesen, zumindest mal am Anfang. Aber sie haben es geschafft. Aber sie haben es wohl scheinbar geschafft, ja, genau. Wollte ich nur wissen. Also war Mitte des 20. Jahrhunderts. Genau, sie haben es entwickelt, das Doppelhelix-Modell mit den Basenpaaren in der Mitte. Am 25. April 1953 in der Zeitschrift Nature wurde das publiziert. Mitte des 20. Jahrhunderts, ja, erst. Also knappe, das ist noch nicht mal 70 Jahre her. Ja, ist schon krass, ne? Ja, ist gar noch nicht so lang. Mhm. Davor war alles Magic. Davor war alles großes, böses Voodoo. Ja, genau. Und diese individuelle Abfolge der Basenpaare ist letztlich Kennzeichen für die Charakteristik eines Lebewesens. Das ist der Bauplan. Das ist der Bauplan. Genau. Das und heißt, wie viel und was das heißt, kann, kommen noch. Das heißt also letztendlich, die Kombination aus diesen 4 Bausteinen, ne, diesen Thymin, Adenin, Guanin und Cytosin. Genau. Und die Abfolge dieser Kombinationen ergibt sozusagen einen Bauplan, den man wie sagt man, abgreifen kann, von oben nach unten durchgeht und damit hast du das menschliche Genom, also das menschliche Erbgut. Hast du eine Beschreibung dessen, was da hinten rauskommen soll. Genau. Faszinierend. Ich komme nachher auch noch drauf, wie viele es gibt. Mhm. Also wie viele, wie heißt es? Ach Gott, wenn ich es finde. Ich komme nachher auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen, auf diese auf diese Helix. DNA. Ja. Mhm. Die DNA, genau. Ich müsste auch noch vorher den Begriff der Biotechnik kurz definieren. Und zwar unter Biotechnik sind eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten von Zellen, Enzymen und Organismen gemeint. Die Herstellung von Wein oder Bier mittels Hefebakterien zum Beispiel zählt auch unter Biotechnologie. Ist halt natürlich. Mhm. Und gibt es auch schon seit knapp die älteste bekannte Anwendung ist über 5000 Jahre alt. Ist von Biotechnik. Ist Bierbrauen dann Biotechnik? Ja, es ist Biotechnik. Wenn man es wirklich eng fasst und per Definition vorgeht, Bierbrauen ist eine Biotechnik. Weil du hast ja letztlich Hefebakterien, das sind ja Lebewesen. Und durch Fermentation und Gärung und Zuckergärung und den ganzen Mist stellst du ja was her. Da müsste man unserem Arbeitskollegen und Hobbybierbrauer morgen erzählen, dass er eigentlich Biotechniker ist. Er ist eigentlich Biotechniker. In seiner Freizeit. Oder wenn ich zum Beispiel, ich backe ja sehr gern Brot und ich führe ja auch meinen eigenen Sauerteig, so ist auch nichts anderes. Auch Biotechnik. Ja, ist auch Biotechnik. Brot, Wein, Bier, Käse, auch die Gerberei, Lederverarbeitung. Mhm. Ist alles, eigentlich alles letztlich irgendwo unter dem Großbegriff Biotechnik zu verstehen. Cool. Ja. Die Gentechnik selbst ist konkret die Isolierung von Erbgut und deren Rekombination. Entweder direkt durch eine Injektion oder indirekt durch sogenannte Vektoren. Das können Bakterien oder Viren sein. Mhm. Durch die Entdeckung, dass der genetische Code fast universell gültig ist bei Lebewesen, kann die DNA auch über Artgrenzen hinaus übertragen werden. Mhm. Zum Beispiel bei Pflanzen. Mhm. Hat man ja, dass man, haben wir heute erst gesprochen ja drüber, über diese Pflanze, die ja gleichzeitig Tomaten und Kartoffeln von sich geben kann. Okay, war ich nicht dabei? Warst du nicht dabei? Nein. Haben wir drüber geredet. Es gibt scheinbar eine Pflanze, die gleichzeitig, also im Sommer Tomaten trägt und im Winter Kartoffeln. Mhm. Krass. Voll hart. Aber gut. Es gibt verschiedene Zweige der Gentechnik. Einmal die grüne Gentechnik, das ist der Einsatz in der Landwirtschaft. Mhm. Ein großer Sektor, mit dem wir uns auch nachher auf jeden Fall anschauen werden. Die rote Gentechnik, den Einsatz in Medizin und Pharmazeutik. Mhm. Auch sehr wichtig, weil du dadurch einfach verschiedene Behandlungsmethoden und Medikamente erschaffst. Die weiße Gentechnik ist der Einsatz in der Industrie. Graue Gentechnik, Einsatz in der Abfallwirtschaft. Durch verschiedenste Arten von synthetischen Plastika. Da geht es wahrscheinlich auch um Zersetzung von Abfall, Zersetzungsprozesse, genau. Bakterien gezüchtet, genmanipuliert etc. Genau, und dann eben die blaue Gentechnik, biotechnologische Nutzung von Meeresressourcen. Es ist auch so, also diese Zweige dieser Gentechnik, die sind auch nicht hundertprozentig voneinander abgegrenzt. Also die verschwimmen teilweise auch. Mhm. Also man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt eindeutig nur rote Gentechnik. Grenzen sind schwimmend. Okay. Hast du schon mal was vom Human Genom Projekt gehört? Vom Human Genome Project? Mhm. Ja. Ja. War das nicht irgendwie so ein dezentral verteiltes System zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms? Richtig. Sowas wie SETI, also diese, wo Rechenpower auf Arbeitsplätze, auf deinen und meinen PC verlagert werden kann, um das Genom zu schlüsseln, oder? Genau. Ja, okay. Begann Mitte der 80er, wurde eben dieses Projekt ins Leben gerufen, um die gesamte genetische Information des Menschen zu identifizieren. Wissenschaftler haben sich gedacht, jetzt haben wir schon diese Doppelhelix und die ist ja überall in uns drin, lass uns die doch mal entschlüsseln. Mhm. Was steckt denn da dahinter? Spoiler, haben sie das schon geschafft? Ich will nicht spoilern. Okay. Ah, okay. Komm noch. In der Summe sind das circa 3,2 Milliarden Basenpaare, die es da zu entschlüsseln gibt. Der 23 Chromosomen. Unglaublich. Sonderbar. Ja. Robert Sinsheimer, der Kanzler der Universität von Kalifornien in Santa Cruz, hat 85 dieses Projekt begründet und 1990 begann dann die Arbeit in 30 Ländern. Also das war, wie gesagt, wie du gesagt hast, dezentral verteilt, nicht nur innerhalb der USA, sondern weltweit. Also vielleicht kurz zur Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Also es war so, glaube ich, dass man sich halt einfach so ein Stück Software, heute würde man eine App sagen, runterladen konnte, die dann frei Rechenleistung, also wenn man seinen PC halt gerade selber nicht gebraucht hat, genutzt hat, um Teile dieses Genoms zu entschlüsseln. Genau. Und wie gesagt, also die Arbeit über die 30 Länder war tatsächlich die Forschung an dem Genom. Mhm. Also die ist nicht nur in den USA gewesen, sondern war kollaboratives Projekt über 30 Länder weltweit. Mhm. Was sehr beeindruckend ist. Schon. Weil das zu koordinieren, ich will es nicht machen. Das ist schon heftig. Genau, die Kosten belaufen sich über diese 15 Jahre, wo das Projekt angeschlagen war, auf circa 3 Milliarden Dollar. Also ungefähr $1 pro Basenpaar, wenn man es runterbringt. Ja, stimmt. Genau. Was passiert oder was passierte während dieser Entschlüsselung des menschlichen Genoms? Die DNA-Fäden mussten natürlich erstmal in Fragmente zerlegt werden. Das heißt, sie mussten geschnitten werden, um sie dann sequenzieren zu können. Mhm. Zu schauen, okay, was für Basenpaare und was für Abfolgen habe ich jetzt hier eigentlich? Dafür wurden sogenannte Restriktionsenzyme, werden auch DNA-Scheren genannt, wurden da benutzt, und um einfach diese DNA-Sequenzen zu teilen und nicht eben diesen einzelnen riesengroßen Helixstrang zu haben. Ja. So, jetzt ist aber so, du hast natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Fragmenten. Und bevor dass du die zur Sequenzierung und zur Forschung hernimmst, müssen die natürlich erstmal vermehrt werden, um eben eine ausreichende Menge zur Verfügung zu haben, aha, an der du forschen kannst. Aha. Das heißt, diese Fragmente wurden erstmal in Bakterien eingeschleust. In diesen Bakterien teilten und vermehrten sich die eigenen und die Genom-DNA, die eingeschleuste. Und die gesamte Bakterienkolonie, und die vermehren sich ja wie die Pest, ja, hatten dann dieses spezifische DNA-Fragment. Und damit hattest du einfach einen Riesenkatalog an DNA, mhm, für das gleiche Genom oder für die gleiche Sequenz, die du ausgebaut quasi hast. Du hast die Frequenz quasi repliziert. Genau, du hast letztlich die Sequenz genommen, hast die millionenfach repliziert und konntest natürlich super damit forschen. Mhm. Weil wenn jetzt eine mal kaputt geht oder ein paar hundert Bakterien vielleicht den Kältetod erleiden, wurscht, du hast noch genug. Mhm, verstehe. Genau, die Fragmente wurden erneut geteilt und anschließend sequenziert. Und da das Erbgut einem universellen Muster folgt, das wusste man zu der Zeit schon, wurden die Fragmente auch mehrerer Spender kombiniert. Mhm. Ist ja bei jedem Menschen gleich, dieser Code. Mhm. Zur korrekten Rekombination wurden sogenannte Chromosomenkarten genutzt. Die kann man sich auch im Internet anschauen. Und nach 8 Jahren konnten aber nur 3% des gesamten menschlichen Genoms sequenziert werden. Ist jetzt nicht viel. Nee, das ist erstmal ein ziemlicher Downer, oder? Mhm, für über die Hälfte der Entwicklungszeit. Ja. Schon heftig. Und da kam der Wissenschaftler Craig Venter, denke ich, spricht mir das aus. Der hat angekündigt zu diesem Zeitpunkt, also das muss 1998 ungefähr gewesen sein, dass er das gesamte menschliche Genom im Alleingang bis 2001 entschlüsselt hat. Okay. Der hat das einfach mal so, zack, hier, mach ich. Bam. Let me hold my beer while I sequence the DNA. Er hat nämlich eine andere Methode genutzt zum Zerlegen der DNA, und zwar Ultraschall. Aha. Im Gegensatz zu den DNA-Scheren wird halt einfach Ultraschall auf die DNA losgelassen. Und die sprengt sie halt einfach auseinander. Das Problem ist, es ist natürlich sehr willkürlich. Ja. So, damit war nicht, und er wollte halt dann diese DNA am Computer wieder rekombinieren. Hat er nicht geschafft. War nicht erfolgreich, und deswegen hat sich dann letztlich zwischen diesem Human-Genom-Projekt und dem Herrn Venter eine Kooperation herausgebildet. Okay. Er hat halt seine Power zur Verfügung gestellt, und die Wissenschaftler konnten mit seiner Power und seiner Kohle halt auch irgendwo letztlich arbeiten. Und sie haben es tatsächlich geschafft, im Februar 2001 die genaue Abfolge der Gensequenzen zu bestimmen. Und wenn man das auf Bücher übertragen würde, diesen menschlichen Code, ja, dann würde das 3000 Bücher mit je 1000 Seiten, welche Seite jede 1000 Buchstaben enthält, ausfüllen. Mhm. Eine Hausnummer. 3000 mal 1000 mal 1000. Naja gut, wenn man sich jetzt, 3 Milliarden. Jeder kennt so diese, hat schon mal so einen Grundriss des menschlichen Körpers gesehen. Ja, also irgendwo gibt es da immer beim Arzt diese, wie sagt man denn, diese Querschnitte durch den menschlichen Körper. Und wenn man sich da so die unglaublich komplexe, ja, das ist ja schon allein das Netz an Blutgefäßen und so weiter ansieht, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass wenn man einen Bauplan dafür zur Verfügung stellen möchte, dass der sehr, sehr umfangreich ist. Genau. Es ist auch so, der genetische Code ist bei 99,9% der Menschen gleich. Damit war auch die eben diese Möglichkeit der Mehrfachspender. Und nur dieses 0,1% ja, bestimmt letztendlich, wie du aussiehst. Vermutlich. Ja, ob du Männlein oder Weiblein bist, ob du blaue oder grüne Augen hast, ob du Bart wächst oder ein Schniedel. Und was? Ein Bart oder ein Schniedel? Na gut. Beides. Was glaubst du, wie viele Gene hat ein Mensch? Boah, also das ist eine Zahl, die ich definitiv einmal wusste, genauso wie ich diese Adenin und Thymin und Dinger wusste, aber nein, weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr, ich sag's dir. Der Mensch hat zwischen 20 und 25.000 Gene. Mhm. Und das ist nicht viel. Das ist nämlich gerade mal doppelt so viel, wie eine Fliege hat. Okay. Zum Glück sind wir mehr als doppelt so intelligent wie eine Fliege. Manche von uns. Die meisten von uns. Also es sind tatsächlich nicht viel. 20.000, 25.000 Gene bei der Menge an Basenpaaren. Mhm. Das ist nochmal zur Erinnerung, 3,2 Milliarden Basenpaare. Hast du aber nur 20.000, 25.000 Gene. So, seit 2003 gilt das menschliche Genom als komplett entschlüsselt. Mhm. 2 Jahre drauf, da war noch nicht alles fertig, aber dann eben 2 Jahre später. Und als Nachfolger des Projekts entstand das ENCODE-Projekt, ist kurz für Encyclopedia of DNA Elements. Das wiederum beschäftigt sich mit der Erforschung der genauen Lage und der Identität der Gene. Ist vor allem dahingehend interessant auf die Voraussage potenzieller Krankheitsrisiken und Entwicklung von Therapien. Bisher konnten ungefähr 100 Steuerproteine in 147 humanen Zellarten des Menschen untersucht werden und den Genen auch zu 80% eine biologische Aktivität zugeordnet werden. Also die haben Weiß, was das Gen tut. 80% haben sie rausgefunden, wozu es gut ist quasi. Genau, und es wird geschätzt, dass es ungefähr 2000 regulierende Proteine gibt. Also 1900 noch to go. Oh, okay. Da ist man noch eine Zeit lang beschäftigt mit, denke ich. Yep. Die Schritte zur DNA-Rekombinierung, und da kommen wir jetzt auch schon langsam in die Richtung, wie funktioniert denn eigentlich die Gentechnik per se? Mhm. Wir haben ja das jetzt schon mal aufgeschnitten. Haben wir kurz vorhin mal angesprochen. Diese DNA-Rekombination lässt sich sehr gut am Beispiel von Insulin festmachen. Mhm. Insulin ist mal grundsätzlich ein körpereigenes Hormon, welches von Diabetikern in künstlicher Form benötigt wird. Das ist zur Spaltung vom Zucker. Mhm. Soweit sind wir d'accord. Es wird für diese Rekombinierung benötigt ein geeignetes Bakterium. Mhm. In dem Fall ist es habe ich das nicht aufgeschrieben? Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben. Also man braucht auf jeden Fall ein Bakterium und dessen Plasmid. Ein Plasmid ist ein ringförmiges DNA-Element, das Bakterien zusätzlich noch zur DNA haben. Mhm. Menschen haben das nicht. Mhm. Wir brauchen das Gen, das durch das Bakterium hergestellt werden soll. Hier ist es das Gen Insulin. Das ist ein Gen. Ja. Das hat ein gesunder Mensch hat es. Und das wird letztlich in das Bakterium eingeschleust. Komme ich noch. Und man braucht ein Restriktionsenzym. Hier ist es das EQR1 des Escherichia coli Bakteriums. Das ist auch das Bakterium, das für die Reproduzierung hergenommen wird. Das trojanische Pferd. Ja, das kann so. Und es ist vor allem die eierlegende Wollmilchsau. Das Kolibakterium. Das Kolibakterium kann irgendwie alles. Mhm. Gut. Das Restriktionsenzym wird von den Bakterien auch hergestellt, um fremde Erbsubstanzen zu zerstückeln, zum Beispiel bei Virusbefall. Es gibt ungefähr 400 bekannte Restriktionsenzyme. Und diese Enzyme, die erkennen eine bestimmte Basensequenz und schneiden diese aus, isolieren die. Mhm. Dabei können diese Schnitte entweder gerade, sogenannte Blunt Ends sein, das heißt, er schneidet einfach einmal zack durch diese Doppelhelix, ja. Oder eben auch versetzt, das sind die sogenannten Sticky Ends. Das heißt, du hast am 3-5-Strich Einzelstrang, ja. Hast du in einer Sequenz, keine Ahnung, zum Beispiel 4 Basenpaare und am gegenüberliegenden Stamm wird halt ein Basenpaar abgeschnitten. Dann hast du hier quasi so einen Versatz drin. Ja, verstehe. Du hast da so eine schöne Grafik. Genau. Das EQR1 erkennt die Basenfolge Guanin, Adenin, Adenin, Thymin, Cytosin und schneidet nach dem ersten Guanin versetzt ab, also auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm, mh. So, du hast ein Sticky End und das Insulin-Gen wird so isoliert. Mhm. Und du siehst hier, ich habe hier, das ist die normale Helix. Ja. Und wenn du dieses Restriktionsenzym ansetzt, dann kriegst du eben sowas hier. Ja, ich sehe das. Du hast unten Cytosin, Thymin, Thymin, Adenin, Adenin. Dann kommt der Schnitt, dann kommt noch ein Guanin. Und auf der gegenüberliegenden Seite hast du den Guanin, dann kommt der Schnitt. Und dann kommt Adenin, Adenin, Thymin, Thymin, Cytosin. Das heißt, das ist, wenn du die Helix vor dir siehst, da, dann ist es kein, ist es nicht einfach in der Mitte aufgeschnitten, genau, sondern es ist schräg geschnitten, sodass quasi mehr Teile auf der einen als auf der anderen Seite bleiben. Genau. Und zwar halt im umgekehrten Verhältnis. Genau, und diese Sticky Ends, die sind auch letztlich wieder leichter zu rekombinieren wie so ein glatter Durchschnitt. Mhm. Im Anschluss wird das Plasmid des Bakteriums ebenfalls mit dem Enzym behandelt und an der entsprechenden Stelle aufgeschnitten. Mhm. So. Das Gen wird nun an die aufgeschnittene Stelle, also das isolierte Insulin-Gen mit diesem einen Sticky End, wird in das Plasmid angebracht. Und zwar rekombiniert sich das dann mittels einer Ligase, das ist ein DNA-Enzym, verknüpft sich das dann mit dem aufgeschnittenen Plasmid. Und zwar an der Stelle, wo das Sticky End von dem eingeschleusten Gen quasi mit dem Sticky End des Plasmids zusammenpasst. Mhm. Okay, also du. Das ist quasi eine 1:1 Beziehung. Ja, aber du kombinierst quasi einen fremden Teil mit, genau, dem Originalteil und erschaffst somit eine neue Kombination. Genau. Du rekombinierst zwei verschiedene Teile aus verschiedenen. Du schließt das Insulingen in dieses Kolibakterium ein, das in seinem Plasmid ebenfalls diese Basenabfolge hat. Ja. Und hängt da das Insulingen ein. Mhm. Und da, wo ich das aufschneide, eben in so einem Sticky End, auf der einen Seite hängt sich's ein und auf der anderen Seite hängt sich's ein. Damit hast du in diesem Platz das Plasmid vergrößert. Ja. Und zwar um dieses Insulin gehen. Aber kurze Zwischenfrage oder kurzer Einschub. Man schneidet auf, man fügt ein. Ist ja nicht so, dass da jetzt hier irgendein Wissenschaftler mit einem Rastermikroskop über dieser Zelle, über diesem DNA-Strang hängen würde und mit einer Minischere und mit einer Mini-Pinzette die Sachen zusammenfügt, sondern, wie du schon gesagt hast, über diese Enzyme lässt man machen. Genau. Die wird eingeschleust und dann laufen halt einfach chemische Prozesse ab. Genau, es laufen chemische Prozesse ab. Das finde ich übrigens mega. Das sind ja letztlich eigentlich nur Atomverbindungen, ja, die gekappt werden. Also ich finde es übrigens mega, wenn man sich vorstellt, dass man halt, naja, also so naiv ausgedrückt, wirft man einfach so drei Sachen zusammen, mhm, und am Ende kommt das richtige, genau, do something, und genau, dann kommt die richtige Kombination dabei raus, und noch viel erstaunlich ist halt, wie man da dahinter kommt, dass das überhaupt funktioniert. Total irre. Das sind Leute, die bei weitem klüger sind als wie ich. Genau, es wird dann eben in dieses Plasmid des Bakteriums eingebracht und mittels einer Ligase, was auch ein DNA-Enzym ist, verknüpft. Also es wird halt letztlich angeklebt, mhm, und verschmolzen. Mhm. Dabei wird eine Esterbindung zwischen einem Phosphatrest und einem Zucker am Nukleotid gebildet. Das merken wir uns jetzt einfach so. Ist weitere Chemie. Wer sich interessiert, kann gerne ein Chemiebuch aufschlagen. Und somit hat man eine rekombinante DNA. Mhm. Zack, bumm, Gentechnik. Im einfachsten Stil. Also so. Nochmal zusammenfassend, du trennst. Aber wir sind jetzt noch nicht im Bakterium, wir sind momentan noch im Plasmid des Bakteriums. Ja, aber du trennst auf der einen Seite einen DNA-Strang auf, trennst auf der anderen Seite einen DNA-Strang auf, nimmst von dem einen Teil, nimmst vom anderen einen Teil, schmeißt ein Enzym dazu, wirfst es zusammen und rekombinierst. Genau. Das heißt, ein Plasmidring. Das heißt aber, im Endeffekt bedient man sich ja aus dem Baukasten der Gene, um neue Kombinationen zu schaffen, aber man schafft jetzt nicht tatsächlich wirklich aus dem Nichts irgendwelche. Dann müsste man ja letztlich neue Basenpaare auch schaffen, also neue Basen. Ja, und die gibt's nicht. Also du rekombinierst eigentlich immer die ganze Zeit. Das heißt, Zeit. Man schafft halt neue Kombinationen, genau, die. Oder erweitert oder verkürzt oder wie auch immer. Ja, okay. Genau, also wie gesagt, wir befinden uns momentan auch noch nicht im Bakterium selbst, mhm, sondern wir haben aus dem Bakterium das Plasmid und wir haben unser Insulingen, das schmeißen wir in der Petrischale zusammen. Und jetzt müssen wir das nehmen wieder das und drücken es ins Bakterium. So. Nimm mal. Mit Hilfe von Chemikalien. Wie whatever. Und das Bakterium erzeugt dann das Insulin. Und zwar durch Zellteilung. Wo wir wieder bei der Mitose wären. Naja. Es teilt sich und Bakterien, weiß ich, die vermehren sich halt auch wie Sau. Und damit kriegst du einfach eine massive Anzahl an Insulin, weil diese Bakterien natürlich durch ihre Plasmidteilung oder ihre Zellteilung auch das Insulingen natürlich mit teilen und die Menge vergrößern. Das ist ja quasi so wie die zelleigene, die Bakterium eigene DNA ist quasi so das trojanische Pferd und du jubelst ihm ein Insulin unter und jedes Mal, wenn es ein neues trojanisches Pferd herstellt, wird noch ein Insulin mit erzeugt. Das trojanisches Pferd würde ich jetzt gar nicht so bezeichnen. Das Kolibakterium ist letztlich eine Arbeitskraft, aha, der du was unterschiebst. Das ist ein Drogenschmuggler. Ah, okay. So ein Drogenschmuggler, der nichts davon weiß, dass er jetzt Drogen im Koffer hat. Ah, okay. Der nimmt es mit über die Grenze und irgendjemand nimmt ihn halt dann den Koffer ab und sticht ihn ab oder so, keine Ahnung. Aber er weiß halt, sagen wir, nichts davon, dass er jetzt quasi die Drecksarbeit für jemand anders tut. Mhm, der macht es einfach. Er macht es einfach. Weil es sein Job ist. Genau. Mhm. Bakterien sind ja bekanntlich dumm. Die reproduzieren sich halt einfach, weil sie es müssen. Ist halt von der Natur so vorgesehen. Verstehe. Genau. Und das Bakterium ist so, also das Bakterium selbst ist somit ein sogenanntes GMO. Haben wir bestimmt auch schon mal alle gehört. So ein Genetically Modified Organism. Ja. Die ja, also diese GMOs oder dieser Begriff GMO, der ist ja immer und überall in den Medien. Es wird bei GMO immer sehr stark hauptsächlich auf genmanipulierte Pflanzen, also in Verbindung damit gesprochen. Ja. Deswegen war auch für mich erstmal so diese GMOs, okay, das bezieht sich eigentlich wirklich tatsächlich auf so genetisch hergestellte Pflanzen, die Monsanto ja immer im Sortiment hat. Ja. Aber tatsächlich ist auch so ein Bakterium, das jetzt so ein Insulingen eben immer wieder reproduziert für die Medizin, ist auch ein GMO. Genau, ist auch schon ein gentechnisch veränderter Organismus. Ganz genau. Modified Organism. Richtig. Ein GMO selbst eben ist eine durch gezielte Modifikation des Erbguts durch arteigene oder artfremde DNA erzeugtes Objekt. Mhm. Ist somit abgrenzbar zu Mutationen, Kreuzungen und Züchtungen, ja, die ja teilweise zufällig passieren. Mutationen ist zufällig, Kreuzung ist auch, also du überlässt es ja Kreuzung, Zufall. Ja, aber du wählst schon mal aus, was sich denn kreuzen soll. Es gibt natürlich natürliche Kreuzungen durch Pollenflug oder sonst was. Oder ein Chihuahua. Deckt einen Schäferhund, ja, irgend sowas. Ja, eher umgekehrt. Weiß man. Aber es ist halt viel dem Zufall überlassen und wie sich das Erbgut selbst, also in den Keimzellen selbst, aufteilt. Im Gegensatz dazu werden eben GMOs punktuell und sequenziell ins Erbgut eingegriffen. Mhm. Und das passiert eben bei Mutationen schon, aber halt auf natürlichem Weg. Und bei Kreuzungen und Züchtungen schmeißt du einfach nur zwei Arten zusammen. Schaust mal, was bei rumkommt. Genau. Ja, ja. Richtig. Also du erhoffst dir natürlich irgendwie das Beste aus zwei Welten, aber es kann natürlich auch scheiß genau bei rumkommen. Ja. Richtig. Verstehe. Genau, kann auf Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen oder anderen Organismen zutreffen, die durch ein genetisches Re-Engineering verändert wurden. Das nennt sich Genetic Re-Engineering, mhm, wenn wirklich gezielt am Genom geschraubt wird. Mhm. Es werden so Kombinationen erzeugt, die eben in der Natur so nicht vorkommen und vorkommen würden. Ja. Und da kommen jetzt auch wieder diese eingangs erwähnten Klassifikationen ins Spiel. Und weiß, grün, grau, blau, genau, rot. Mhm. Genau, und darauf möchte ich jetzt auch eben genauer eingehen, auf diese industrielle, auf die grüne und auf nochmal im Speziellen auf gentechnisch veränderte Tiere, aha, auch eingehen. Das sind jetzt so für mich die wichtigeren Punkte, sage ich jetzt mal. Mhm. Die, vor allem, sagen wir mal so, die eher so im Fokus auch im Lichte der Öffentlichkeit stehen, mhm, ja, oder auch am kontroversesten diskutiert werden, ja, weil wie du schon gesagt hast, so diese medizinische Anwendung, die du uns ja gerade eindrucksvoll anhand des Insulins da geschildert hast, da würde sich ja auch niemand hinstellen. Gibt's auch. Ja. Natürlich gibt's da auch Gegner, die sagen, nee, es ist nicht natürlich und hast du auch Gegner. Naja, aber du produzierst ja wenige etwas, was der Körper normalerweise produzieren würde, oder? Du, es gibt Leute, die lehnen eine Bluttransfusion ab, selbst wenn es um ihr Leben geht. Also du hast überall deine extremen Standpunkte und, tja, gut, und Positionen. Deswegen hast auch bestimmt da mit Sicherheit deine Gegner. Ja, aber wir reden aber wir kommen nachher eh noch zu einer guten, kontroversen Diskussion, wo wir auch wahrscheinlich uns noch austauschen werden, denke ich. Ja. Gut, also die industrielle oder die weiße Gentechnik, hier werden auch verschiedene Möglichkeiten der Biokonversion eingesetzt. Also das heißt eine Umwandlung von meist organischen Verbindungen in energetisch oder stofflich nutzbare Produkte. Durch Organismen oder durch isolierte Enzyme wird das geschafft. Zum Beispiel sind wir jetzt hier wieder auch bei der Weinherstellung oder beim Brotbacken, also durch Gärung, Fermentierung und so weiter. Einfach so Bioprozesse, die ablaufen, die man steuert. Mhm. Durch Biokonversion kommt es bereits durch natürliche Prozesse, klar, ja. Durch Gärung oder sonst was, kann aber auch durch gerichtete Evolution, was sich Metabolic Engineering nennt, kann optimiert werden, und zwar durch gentechnische Methoden. Mhm. So, also du kannst quasi die Fermentation oder die Gärung oder was auch immer gentechnisch optimieren, indem du dann halt ja die Beteiligten richtig oder auch auslagern. Zum Beispiel beim Insulin. Es ist heute möglich, eben dieses Gen Insulin auf eine kultivierbare Art zu übertragen, also dieses Kolibakterium, während hingegen früher das Insulin, wo die Gentechnik noch nicht so weit war, wurde aus Schweinebauchspeicheldrüsen gewonnen. Okay. Krass. Also ich habe ein Bild gesehen, da haben von einer Metzgerei, wo tatsächlich diese Bauchspeicheldrüsen abgeholt wurden. Mhm. Die wurden dann ins Labor gebracht und da wurde das Insulin letztlich rausgeholt. Okay. Oder raus extrahiert. Das hat sich durch den Fortschritt eben in der Medizintechnik dahingehend gewandelt, dass es möglich ist, du brauchst nur dieses Insulin-Gen, schleust es in Bakterien ein und hast dann deine Insulinproduktion, die auch nicht abreißt. Okay, also ich bin mir nicht sicher, ich google das mal, während du weiter erzählst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Typ, der das entdeckt hat, bestimmt einen Nobelpreis bekommen hat. Der glaube ich, hat ihn auch gekriegt. Also mit diesem Insulin. Ich glaube, der hat ihn gekriegt. Aber erzähl weiter. Genau, weitere Beispiele der industriellen Gentechnik neben eben dieser Insulinproduktion oder Medikamentenproduktion grundsätzlich wären zum Beispiel eine Substitution fossiler Energieträger. Jeder kennt Biogas, Bioethanol. Das ist letztlich nichts anderes. Damit werden einfach die fossilen Brennstoffe irgendwo substituiert. Mhm. Bodenressourcen, die man mit viel Aufwand rausholen muss, die natürlich auch begrenzt sind, können durch eben so eine biologische oder eine Substitution durch Gentechnik eben auch hergestellt werden. Mhm. Schon was gefunden? Nee, erzähl noch weiter. Okay, dann klar, ganz wichtig, Antibiotika ist ja auch gentechnisch hergestellt oder genetisch hergestelltes Medikament zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Gab es früher nicht, konnte auch scheinbar auf natürlichem Weg nicht hergestellt werden, ist letztlich reine Chemie. Mhm. Nahrungsmittelzusätze, die besten bekannten sind natürlich Vitamine, werden auch industriell hergestellt, ja. Durch Rekombinierung. Aminosäuren, zum Beispiel das L-Lysin, wird durch Fermentation gewonnen und wird genutzt als Wirkbeschleuniger bei schmerzhemmenden Mitteln. Mhm. Hast bestimmt schon mal gesehen, ich habe es bei mir auf dem Schreibtisch im Büro. Da habe ich Ibolysin. Ja. Das ist letztlich ist es eine Ibo-Beta, die mit diesem L-Lysin eben durch diese Aminosäure angereichert wurde und damit schneller wirkt. Okay. Das ist auch, also Lysin ist auch ein körpereigenes Eiweiß, das letztlich auch wiederum im Labor hergestellt werden kann. Wahrscheinlich auch wieder mit Bakterien. Mhm. Enzyme in Medikamenten beispielsweise, auch in Lebensmitteln, diese modifizierte Stärke sind ja nichts anderes wie Enzyme. Mhm. Die sind zum Beispiel für die Bissfestigkeit von beispielsweise Cornflakes zuständig, als Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe. Sind auch industriell gefertigte genetische Modifizierungsprodukte. Mhm. Und natürlich auch Wasch- und Reinigungsmittel. Darunter sind zu nennen die Lipasen, die Proteasen, die Amylasen, die helfen, Verschmutzungen zu lösen und diese in ihre wasserlöslichen Bestandteile zu zerlegen. Damit kriegst du den Dreck aus deiner Wäsche. Mhm. Verstehe. Hormone, wie zum Beispiel eben Insulin oder für die Krebstherapie. Ganz wichtiges Feld. In der Textilindustrie, zum Beispiel beim Bleichen mit Wasserstoffperoxid, kann dieses durch das Enzym Katalase vollständig entfernt werden. Also es wird zu Sauerstoff umgewandelt, weil Wasserstoffperoxid wird ja zum Bleichen genommen und ist relativ schwer abbaubar. Also das kriegst du nicht einfach so aus dem Wasser. So, dann haust einfach hier die Katalase rein, wandelt sich zu Sauerstoff um, du hast getrennt und das Wasser ist sauber. Auch natürlich Biopestizide werden hergestellt industriell, so zum Beispiel Mittel der Unkrautbekämpfung. Als Beispiel zu nennen wäre es BT-Toxin des Bakteriums Bacillus thuringiensis. Das ist ein Insektengift. Mhm. Aber auch in der Biolandwirtschaft gibt es ein wie Bier gebrautes Eiweiß. Das BT-Mais. Genau, es gibt den sogenannten BT-Mais, das ist genveränderter Mais, der dieses Toxin bereits in den Pflanzen zerbildet. Ach, das gehört zusammen jetzt deswegen. Dieses BT-Toxin, das ist ein Eiweiß, das kann wie Bier gebraut werden. Ja. So stimmt's. Genau, und dieses Eiweiß wurde im BT-Mais so ins Erbgut integriert, dass dieser Mais quasi dieses Toxin selbst herstellt. Und zwar in den Blättern. Mhm. Glaube ich. Und ist damit quasi gegen Insekten resistent, die zusammenfressen würden. Das ist ja quasi so mit das Haupt, wie soll ich sagen, der Hauptfokus immer dieser ganzen Pflanzenhersteller, Saatguthersteller, wie Monsanto eben einer ist, die das Saatgut respektive die daraus entstehenden Pflanzen resistent zu machen, aber gar nicht so sehr gegen die Schädlinge. Komme ich nachher noch. Okay. Komme ich nachher eh noch hin. Genau, und da haben wir jetzt eben auch schon diese schwimmenden Grenzen, industrielle versus landwirtschaftlich, diese grüne und weiße Gentechnik. Du hast hier eben dieses BT-Toxin, dieses Bakteriums, das letztlich industriell hergestellt wird, also mal grundsätzlich zu dieser weißen Gentechnik zählt, aber es wird halt genutzt für Pflanzen. Mhm. Eben für diesen BT-Mais. Damit hast du eben diese schwimmende Grenze zwischen vor allem eben auch zwischen der weißen und der grünen Gentechnik. Aber auch eben Biokunststoffe werden zum Beispiel auch industriell über Gentechnik auch hergestellt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es ist natürlich, du hast eine gezielte Nutzung, kann die industriellen Prozesse kostengünstiger, emissionsärmer und ökologischer gestalten. Ja. Du brauchst nicht mehr 1 Million Schweinebauchspeicheldrüsen, um dein Insulin zu kriegen, sondern knallst es einfach in so eine Kolonie Kolibakterien und gut ist. Im Übrigen, weil du gerade sagst, Bauchspeicheldrüse, nochmal kurz. Ich habe nicht gefunden, ob und wer den Nobelpreis dafür bekommen hat. Es gibt einen Artikel über die Geschichte der Diabetologie, der ungefähr 30 Seiten hat. Irgendwo darin verbirgt sich sicher der Entdecker dieses Verfahrens, könnt ihr euch selber durch. Aber ich meine, dass ich bei meinen Recherchen gelesen hätte, dass der für die Entdeckung dieses Insulins tatsächlich auch den Nobelpreis gekriegt hat. Also in der Soll mich lügend strafen, wenn es nicht stimmt. Aber ich meine, ich hätte es gelesen. Aber also in dieser gesamten Geschichte der Diabetologie habe ich jetzt ein paar Nobelpreise gelesen. Mhm. Ja, also nicht nur für einen. Aber egal, das war jetzt nur das Ergebnis meiner erfolglosen Recherche. Naja, immerhin. Ja. Okay, und genau, insbesondere im Bereich der Gesundheitswissenschaften sind die Erwartungen einfach sehr hoch, vor allem wenn es um personalisierte Medizin geht. Also für gezielte Behandlungen von Krankheiten, sei es jetzt eine Krebstherapie, eine Tumortherapie, Erbkrankheiten, Diabetes, das ganze Gedönse. Mhm. Das würde sich damit wahrscheinlich relativ gut auch irgendwann mal in den Griff kriegen. Ist natürlich da auch wieder die Frage, inwieweit da die Pharmaindustrie mitspielt und ihre eigenen, teilweise weniger wirkungsvollen, teuren Medikamente an die Leute zu bringen. Ja. Ich glaube, dass wir in der Gen- oder in der Bioforschung schon weiter sind, als offen eingestanden wird. Mhm. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Weil wir haben das komplette menschliche Genom identifiziert. Ja. Dann ist es wohl nicht so weit her, dass wir auch irgendwo in der Krebsforschung oder in der Tumorforschung weiter sind, als wir eigentlich sind. Bin mir einigermaßen sicher. Aber wie sind wir so? Ich zücke mal meinen Aluhut. Ja, money makes the workaround. Aber gut. Flankierend die grüne Gentechnik. Wie sich der ein oder andere schon denken wird, geht es dabei um die Erzeugung von gentechnisch veränderten Pflanzen. Mhm. Und da sind wir natürlich jetzt volle Kanne im Fokus der Medien und der Diskussionen, die einfach überall stattfinden. Hierbei werden gezielt einfach Gene auch artübergreifend transferiert. Und das Problem ist halt, bei Pflanzen ist der Großteil im Gegensatz zu Menschen der Genfunktion noch unbekannt. Mhm. Also da ist noch nicht so viel erforscht. Durch Modifikation der Steuerung des Gens kann die Funktion gegebenenfalls eben erkannt werden. Also eben durch so eine On-Aus. Also die probieren halt rum. Sie probieren halt, genau. Bei der grünen Gentechnik geht es halt insbesondere darum, die Eigenschaften von Pflanzen zu verbessern. Na ja, klar. Und natürlich Geld zu verdienen. In welchem Sinne ist natürlich jetzt eine andere Sache, aber ja, grundsätzlich geht es mal darum. Ja. Na gut, in erster Linie sollen eben Pflanzen gegenüber Herbiziden oder Schädlingen resistenter gemacht werden und natürlich auch höhere Erträge einbringen. Bringt jedem was, bringt Monsanto was, die verkaufen ihren Scheiß, bringt den Bauern was, die kriegen mehr Kohle, weil sie mehr anbauen oder weil halt weniger kaputt geht. Mhm. Die ersten Verfahren, bisschen geschichtlich, waren eher dem Zufall überlassen. Das heißt, es waren ungezielte Mutationen durch radioaktive Strahlung und Chemikalien. Das sind halt einfach die Pflanzen das, mit der Atombombe beschossen. Lasst uns das einfach mal bestrahlen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ja, so war es. So war es letztlich. Oder halt mit Chemikalien. Und später wurden eben isoliert die Erbgutabschnitte auf Metallpartikel aufgetragen und auf Zellkulturen oder Pflanzengewebe draufgeschossen. Mhm. Okay, also so die grobe Keule. Ne? Also genau, von der ganz groben Keule zu einer etwas weniger groben. Richtig. Diese Metallpartikel haben letztlich die Zellwände durchdrungen und die DNA, die auf diesen Metallpartikeln war, sind dann zufällig ins Genom integriert. Und also es war schon gerichteter, aber immer noch grob. Okay, was in der Pflanze passiert, da haben wir keinen Einfluss drauf. Also das war schon die Schrotflinte. Zuerst war die Atombombe, das ist die Schrotflinte. Genau. Heutige Verfahren werden hauptsächlich durch Bakterien realisiert. Also und zwar das ist die Scharfschützenmethode. Die Scharfschützenmethode, der White Death quasi. Und zwar größtenteils auch durch das Bakterium Agrobacterium tumefaciensis. Mhm. Tumefaciens, Entschuldigung. Das ist ein Pflanzenparasit, der unter natürlichen Bedingungen das TI-Plasmid auf die Zellen der Pflanze überträgt. Mhm. Aus diesem werden dann die genetisch veränderten Pflanzen gezogen. Mhm. Ähnlich wie beim Insulin. Funktioniert aber nicht mit allen Pflanzen. Ist begrenzt. Im Gegensatz zur industriellen Gentechnik und zur Biotechnik ist die grüne Gentechnik nicht ganz unumstritten. Klar, ja. Da gibt es eben immer wieder Diskussionen. Die größten Hersteller von genveränderten Saatgut sind eben bekanntermaßen Monsanto und die Bayer AG, die ja auch irgendwie jetzt fusionieren oder die fusionieren Bayer wollen. Bayer hat Monsanto gekauft. Genau, Bayer hat Monsanto gekauft, sowas. Ja. Ist natürlich vielen Leuten Dorn im Auge. Ja. Verständlicherweise. Monsanto hat nicht ganz zu Unrecht den Ruf. Ja. Der Evil Corp, Evil Corporation. Mhm. Genau, und 2016 wurden gentechnisch veränderte Pflanzen weltweit auf 185 Millionen Hektar angebaut. Das sind ungefähr 12,3% des weltweit nutzbaren Ackerlandes. Was krass ist, aber hauptsächlich in den USA. Ne? Genau, und zwar 48% allein in den USA. Da geht es da um Mais, Soja. Und so noch hast Baumwolle. Du den Punkt dieser Kontroverse, greifst du den später nochmal auf, in dem Punkt Monsanto? Teils ja. Also ich komme ja auch nochmal aufs Glyphosat zu sprechen dann. Ah, okay. Können wir am Schluss nochmal drüber diskutieren, wenn wir wollen. Ein sehr populäres Beispiel für genmodifizierte Pflanzen ist der sogenannte goldene Reis. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal vom goldenen Reis gehört hast. Ja, am Rande, ja. Es ist auf jeden Fall ein genetisch modifizierter Reis, der zwei Gene aus Mais und eines Bakteriums enthält. Dieser Mais produziert Beta-Carotin und zwar nicht nur in den Blättern, sondern auch in den Körnern. Das würde wiederum zur Bekämpfung des weltweiten Vitamin-A-Mangels beitragen, mhm. weil du hast eine massive Reisproduktion weltweit, Reis, vor allem eben in China oder in Indien oder wo halt viele Menschen leben und natürlich auch viel Hunger herrscht und natürlich auch hoher Vitamin-A-Mangel. Vitamin A ist scheinbar sehr wichtig für den Körper. Und dieses Beta-Carotin könnte eben in den Körnern produziert werden, um diesen Vitamin-A-Mangel, sage ich mal, mit natürlichen Lebensmitteln, die ja in einer Großzahl verfügbar sind, Reis, ja. gibt es überall, irgendwo entgegengewirkt werden könnte. Gibt es aber derzeit noch keine Zulassung, wobei sich da auch schon die Kritik bisschen gewandelt hat. Früher hast du halt die Kritik gehabt, oh, es ist Reis, er ist genmanipuliert, schlecht. Inzwischen hat sich die Kritik eher gegen die Kritiker gewendet. Mhm. Es sind halt Stimmen laut, die sagen, die kritisieren eigentlich nur noch rein aus idealistischen Gründen. Mhm. Die natürlich auch diese weltweite Zulassung dieses goldenen Reises irgendwo auch mit blockieren. Also es hat ja auch, PR-Gründe, warum das vielleicht nicht durchgewunken wird. Ja. Und da sagen die, okay, die kritisieren jetzt eigentlich nur noch, weil sie schon immer kritisiert haben. Und vom Standpunkt nicht abrücken wollen. Kann man halten, was man will. Würde natürlich, sage ich mal, dem allgemeinen Wohl vielleicht ein bisschen entgegenspielen. Naja. Sofern es denn fair aufgeteilt werden würde. Naja gut, meine Bedenken in der Hinsicht gehen weniger vom Nutzen. Also mir ist schon klar, dass das nicht alles böse ist, was da passiert. Und mir ist auch klar, dass durch diese gezielte Manipulation ja auch viele gute Effekte erzielt werden. Vitamin A auf der einen Seite, Insulin hier etc. Könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur mit Beispielen füllen, welchen Segen die Gentechnik schon hervorgebracht hat. Aber meine Bedenken gehen ja immer in das Drumherum. Das heißt also, wenn du in der freien Natur ein Genom manipulierst, dann ist es Teil des plötzlich etwas Teil des natürlichen Kreislaufs, was da vorher nie war. Und ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, dass man die Folgen absehen kann, was passiert, wenn Tiere diese genveränderten Pflanzen aufnehmen, Insekten, Bienen, Zersetzungsprozesse. Bienen ist es halt wurscht, ob das jetzt ein abgetrenntes Feld ist. Genau, nicht. Bienen wissen nicht, ist das Gen. Also ich behaupte nicht, dass alles grundsätzlich schlecht ist. Ich finde halt nur immer, man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Vorsicht walten lassen, weil man eben nicht absehen kann, was das. Dazu fehlen einfach auch die Langzeitstudien. Es müsste halt theoretisch eigentlich sämtliche Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt im Labor erstmal getestet werden. Ja. Ist halt nicht möglich. Ja. Genau. Und wenn wir gerade schon bei Evil Corp sind, Glyphosat. Mhm. Jeder hat's gehört, jeder kennt's, jeder weiß es. Krapse diese Debatte in der EU vor allen Dingen, ob es jetzt in der EU zugelassen werden soll oder nicht. Dann hat sich ja unser ehemaliger Landwirtschaftsminister dann noch eingeschaltet und ach, es ist alles ein Trauerspiel gewesen. Richtig. Genau, Glyphosat ist halt der Wirkstoff von einem Breitband- oder auch Totalherbizid, also ein großer Pflanzenvernichter. Die dicke Keule. Die richtig dicke Keule, richtig. In erster Linie werden dadurch mal alle Pflanzen abgetötet. Mhm. Also wo das drauf sprüßt, wächst nichts mehr. Mhm. Unkrautvernichter. Also es sei denn. Komme ich gleich. Genau, durch Einschleusen eines Gens in Pflanzen kann das Enzym EPSPS erzeugen, dass die Pflanze den Einsatz des Glyphosats überleben lässt. Mhm. Also du hast eine genmanipulierte Pflanze, die kannst du stehen lassen, kannst dein Glyphosat draufballern, alles drumherum verreckt, aber die Pflanze steht. Ja. Ist ja dieser Genmais. Ja. Der ist ja ganz bekannt. Das heißt, alle nicht behandelten Pflanzen auf dem Feld sterben und die Nutzpflanzen überleben. Grundsätzlich mal eine gute Sache. Sollte man meinen. Glyphosat konnte bisher nicht direkt in Verbindung mit dem Insektensterben in Verbindung gebracht werden. Aber das Problem ist, durch das Abtöten der Pflanzen wird natürlich den Insekten die Nahrungsgrundlage entzogen. Ja. Und die sterben letztlich durch Nahrungsmangel. Also du hast diesen indirekten Einfluss dieses Glyphosats auf das Insektensterben. Mhm. Die Frage ist halt auch, also was mich immer frage, ist natürlich, inwieweit halt dieses manipulierten Pflanzen. Also die, wie gesagt, das Wurzelwerk, also du verarbeitest es ja wieder im Mutterboden und so weiter, wie weit das dann halt letztendlich dann in die Natur diffundiert, ja, und ob das dann wieder halt andere Stoffwechselvorgänge beeinflusst, ich weiß es nicht, also ich. Bisher ist auch auf den menschlichen Körper noch nichts negativ bewiesen worden. Aber es steht durchaus im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Ja, und deswegen wird es auch so kontrovers diskutiert. Genau. Also es wurde auch schon in Stichproben von Lebensmitteln festgestellt. Weil es halt Studien gibt, die das eine sagen und es gibt Studien, die das andere sagen. Mhm. Letztere sind wahrscheinlich von Monsanto finanziert. Richtig, ja. ja. Genau, also es ist, wie gesagt, es ist alles noch undurchsichtig. Man vermutet es, aber hundertprozentig bestätigt ist es halt auch nicht. Ne. Genau. Und ja, das ist ja auch so die Abhängigkeit, in die man halt dann diese ganzen Landwirte und halt nicht nur in Deutschland, sondern halt auch vor allem in den Entwicklungsländern zwingt, ihr das Saatgut zu kaufen und sagen, okay, du kannst Für Monsanto ist es halt eine Doppeleinnahme. Die sagen, okay, wir haben das Gift, aber wir haben gleichzeitig auch das Saatgut, das das Gift überleben lässt. Naja, das ist das eine. Und das andere, was Monsanto so böse macht, ist, dass sie ja ein Patent auf dieses Saatgut haben. Mhm. Das heißt, du kannst und darfst es nicht vermehren. Weil normalerweise würde man sagen, ja, ein Teil des Korns, des Maises oder was auch immer, den hebe ich mir auf und pflanze nächstes Jahr wieder an. Das geht mit diesem Saatgut gar nicht. Ich glaube, die sind nicht reproduzierbar. Ich glaube, die sind so designt, dass du sie nicht wieder anpflanzen kannst. Ja, und es ist auch rechtlich untersagt. Ja, ja. Das ist natürlich ein Geschäft. Klar. Ich glaube, es geht nicht. Müsste man mal googeln. Mhm. Aber ich glaube, ich habe mal was Leuten hören, dass es gar nicht möglich ist. Es ist auf jeden Fall. Und die musst es wieder kaufen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr gewinnorientiert. Sagen wir es mal so. Ja. Genau, da sind wir genau beim Fazit für diese oder gegen. Nicht das endgültige Fazit, aber so ein Zwischenfazit, dass durch eben gentechnisch veränderte Pflanzen könnten natürlich akute Probleme wie Dürren, Schädlingsbefall durch Resistenzen und Nahrungsmittelknappheit durch höhere Erträge bekämpft werden. Ja. Klar, ist außer Frage. Aber die Langzeitwirkungen durch genetische Veränderungen von Pflanzen, die sind halt schwierig abzuschätzen. Und da geht's um Allergene. Wie reagiert der Mensch? Produktion von Giftstoffen zum Beispiel, auch in höherer Konzentration. Dass einfach durch diese Modifikation Giftstoffe, die in Pflanzen sind, wie zum Beispiel der Arsen in Reis, der ist ja natürlich drin, ja. Ob das nicht erhöht wird oder anders konzentriert oder wie auch immer. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass die Resistenzen gegen Glyphosat zum Beispiel auch auf artverwandte Pflanzen übertragen werden können, durch Kreuzung durch Windverwehungen, wie auch immer. Das heißt, du hast einen Fremdeinfluss auf Naturpflanzen, auf Wildtypen, die es dann vielleicht nicht mehr gibt, weil die sich natürlich durchsetzen, weil die resistenter sind, klar. Ja. Und natürlich die Insektenpopulation leidet ganz enorm unter dem Verlust von diesen Wildpflanzen. Dadurch, dass du halt mit Glyphosat alles niederbügeln kannst und dann ein planes Feld hast und da halt aufbauen kannst drauf. Ja, hat seine Schattenseiten, hat seine Sonnenseiten, ist nicht ganz kritikfrei zu sehen. Ja, ein weit vernachlässigter Punkt in der ganzen Diskussion ist ja meiner Meinung nach ja auch, also alle reden immer von, naja, du musst die Pflanzen resistenter machen, du musst ertragreicher etc. Die Frage ist halt immer, warum? Warum muss ich das überhaupt? Und der Kern des Pudels liegt ja in der Futtermittelindustrie, meiner Meinung nach. Also dass die Großteil, das heißt nicht meiner Meinung nach, das ist erwiesen, dass ein Großteil der Pflanzenproduktion für die Tierhaltung und Tierzucht drauf geht. Und dieser Bedarf, den man da decken muss, der ist nicht durch den Konsum von Pflanzen. Das, also durch den Menschen entstanden, sondern durch den Konsum der Pflanzen, durch die Tiere, die der Mensch isst. Ja. Das ist ein großes Problem. Und natürlich. Weil dann halt viele argumentieren und sagen, ja, wenn man quasi die Pflanzen nicht resistenter macht, dann kann man die Menschheit nicht ernähren, weil man die Erträge nicht mehr herbringt. Das ist erstmal grundlegend falsch, weil du bringst dann die Erträge nicht mehr, um die Tiere zu füttern, die du haben willst, um die Menschheit zu ernähren. Aber wenn du die Menschen gleich mit Pflanzen ernähren würdest, dann würde es locker ausreichen. Die Menge, die wir jetzt schon anpflanzen für die Tiere. Es ist ja nicht nur der massive Anbau beziehungsweise der massive Konsum oder Fleischkonsum oder Pflanzenkonsum, es ist der grundsätzliche Konsum. Ist ja so nicht mal das Problem. Ich meine, natürlich, es werden immer mehr Menschen, aber das, was wir an produzierten Lebensmitteln nicht konsumieren, das wird immer mehr, weil das steigt exponentiell. Ja. Das wird halt immer mehr und ich denke mir halt, es wird halt viel zu viel weggeschmissen. Auch das, ja. Ich möchte nicht wissen, was wir an Produktion, an Landwirtschaftsflächen, an Anbauflächen, an Tierhaltung einsparen könnten oder weniger fahren würden, wenn wir nicht alles wegschmeißen würden. Ja, wenn wir halt nicht einfach in diesem Konsum, Schlaraffen, Land uns bewegen würden, sondern halt einfach mal so ein bisschen auf das Notwendige reduzieren. Es muss ja nicht. Man muss ja jetzt voll verzichten. Ja, wir würden ja jetzt nicht in die Steinzeit zurückfallen, nur weil man im Februar keine Tomaten mehr kaufen kann. Das ist ja genau das Schlimme. Weißt, da gehst im Februar oder im Januar, gehst durch deinen Supermarkt des Vertrauens und du siehst halt überall Erdbeeren. Ja. Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, wo man denkt, Leute, muss es denn sein? Ja. Die kommen dann aus irgendwelchen Riesengewächshäusern in Spanien oder woher, wo natürlich auch ganz andere Richtlinien gelten bezüglich Pestiziden oder was, muss dann erstmal tausende Kilometer durch die Landschaft kutschiert werden, dass das wie hier im Winter Erdbeeren fressen können. Ich finde es zum Kotzen. Also wir sind jetzt etwas abgeschwoffen, etwas abgeschwiffen, geschweift. Geschweift. Ne, geschweift. Nein, aber ich finde es ganz wichtig, das zu erwähnen, dass eigentlich so der für mich, zumindest in meinen Augen, das Hauptproblem an dieser ganzen Gentechnik-Diskussion weniger das Ziel ist, halt so eine Pflanze einfach resistenter zu machen, ungeachtet der Bedenken, ne, wie du schon gesagt haben, sondern einfach so, warum muss ich das? Und das geht mir immer so ein bisschen ab. Ich denke, ja, diese ganzen Pro-Gentechnik-Argumentierer argumentieren halt immer in Richtung, wie willst du uns die Menschheit ernähren? Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen verquer. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Genau, ein bisschen verquer argumentiert, weil es ist halt nicht nur. Jein. Also nichts ist immer so, wie es scheint. Scheint. Es ist nicht der einfache Weg. Ja, ist klar. Was man natürlich bei der Gentechnik auch immer mit anklingen lassen muss, sind natürlich die Gesetzgebungen. Ja. Die sind wichtig. Die sind da. Weil es muss, also Gentechnik muss reguliert sein, macht auch Sinn, das zu regulieren, weil sonst könnte man züchten und verändern, wie man gerade Lust hat. Das glaube ich, sollte tunlichst vermieden werden. Ist ja, ich glaube, also vielleicht kommt es ja noch vor, dass die gerade die Arbeit am menschlichen Genom extremst reglementiert ist. Ja, ne? muss ja. Ja, weil also, du könntest ja letztlich Gott spielen. Ja. Und das. Also da, also ich kenne ein paar so, ich habe schon mal ein paar so Interviews gehört mit Gentechnikern und die so geplaudert haben, was man denn alles, Stammzellenforschung, ne? Was man denn ja, da alles, was man denn da alles machen und lassen muss, damit man das darf. Ja. Das ist schon, ja, aber entschuldige. Wie gesagt, nur ein kleiner Ausflug eben in die Gesetzgebung der Gentechnik. Das oberste Credo ist natürlich, die gentechnische Arbeit darf keine negativen Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Umwelt haben. Na toll. Ja, das ist, ja, na? Haben wir schon diskutiert, woher soll man dann das denn auf die Schnelle wissen? Richtig. Und da hat man es nämlich schon. Zentral sind drei Punkte. Das ist einmal die Vorsorgepflicht. Und ich zitiere jetzt, danach müssen diejenigen, die mit dem in Verkehr bringen zugelassenen gentechnisch veränderten Produkte umgehen, Vorsorge dafür treffen, dass weder Gesundheit und Umwelt noch die Koexistenz wesentlich beeinträchtigt werden. Zum Beispiel wird das gewährleistet, kann man in Anführungszeichen setzen, wenn man mag, durch zum Beispiel Mindestabstände von Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu normalen oder konventionellen Anbauflächen. Ich atme schwer. Genau, aber ich sag's halt auch immer wieder, Bienen ist es halt wurscht. Genau, und der restlichen Natur auch. Wind ist es auch wurscht. Wind ist es auch wurscht. Kann man halten von was man will. Aber gut, wurde so reglementiert, steht so drin, muss man sich dran halten. Und wenn das Feld halt 35 Meter oder was weiß ich vom anderen Feld weg sein muss, dann ist es halt so. Und dann darf man das. Der zweite Punkt ist, es gibt ein Standortregister. Die Freisetzung von veränderten Organismen muss im Standortregister vermerkt werden, also der Anbau. Der öffentlich zugänglich? Der muss öffentlich zugänglich sein. Ja. Oh ja, okay. Es enthält die genaue Lage der Flächen, natürlich auch entsprechend mit den Größen und ist, wie gerade schon gesagt, auch öffentlich zugänglich. Okay. Also das kann man sich angucken, wo denn tatsächlich diese Flächen sind. Wusste ich nicht. Würde mich ja interessieren hier im Landkreis. Kann man mal schauen. Mhm. Ja, komme ich auch noch. Dritter Punkt, die Haftung. Und ich zitiere wieder, danach besteht ein Ausgleichsanspruch des Nachbarn gegen den Verwender gentechnisch veränderter Organismen, wenn aufgrund des Eintrags genetisch veränderter Organismen eine wesentliche Beeinträchtigung stattfindet. Das heißt, wenn dir dein Saatgut oder deine Pflanzen in die Binsen gehen, weil dein Nachbar neben dir Gentechnik anbaut, dann hast du Anspruch auf Schadensersatz. Kurz gesagt. Ja, klingt einfacher, als es ist. Wahrscheinlich schwer nachzuweisen, sowas, ne? Und natürlich unter der Haftung zählt natürlich auch, dass genetisch veränderte Produkte als solche auch gekennzeichnet werden müssen. Mhm. Also wenn die in Handel kommen, wenn es irgendwo drinsteht, muss es draufstehen. Das ist aber auch noch nicht immer so. Ja, das haben sie ja auch erst durchgesetzt. Ja, bei uns in Deutschland zumindest. Also es muss natürlich ein Verfahren verfügbar sein, mit dem gentechnisch veränderte Pflanzensaatgut jederzeit identifiziert werden können. Also du musst es irgendwie möglich machen, durch im Genom oder wie auch immer diese Pflanzen oder das Saatgut identifizierbar zu machen mit gängigen Methoden. Ja. Also es darf nicht versteckt sein im Genom. Die EU-Mitgliedstaaten können den Anbau beschränken oder auch verbieten. Und jetzt kommen wir genau zu deinem Punkt. In Deutschland wird seit 2009 keine gentechnisch veränderten Pflanzen mehr angebaut. Seit 2009? Ja, keine mehr. Und seit 2013 gibt es keine Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen mehr. Wow. Das heißt, Deutschland ist von den Anbauflächen eigentlich gentechnikfrei. Mhm. Das, ich habe es auch, also ich habe es gegengeprüft, weil ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch vor ein paar Jahren, habe ich doch so ein, so, hat mal meine Frau gesagt, dass da in der Zeitung eine Anzeige war. Ja, aber wieso? Von wegen, sie brauchen Ferienarbeiter für künstliche Bestäubung von Pflanzen. Und da war halt bauerhorst@monsanto.de oder monsanto.com. Ich weiß aber nicht, es kann natürlich auch sein, dass es 2013 oder vor 2009 war, ich weiß es nicht mehr. Also ja, aber was mich etwas wundert, ist dann so die aktuelle Glyphosat-Diskussion, weil dann denkt man, naja. Stopp, Glyphosat darfst du hernehmen, ist ja ein Pflanzenvernichter, ja. Alles gut. Aber du kannst in Deutschland nur präventiv hernehmen. Das heißt, du nimmst dieses Glyphosat, und da wollte ich jetzt genau jetzt darauf zu sprechen kommen, du nimmst das Glyphosat in Deutschland, schießt dein Feld mit dem Zeug zu, das heißt, alles verreckt alles und tot. Dann baust du an. Okay. Weil du hast keine Nutzpflanzen, während du Glyphosat aussäst. Und da liegt der Unterschied zu den USA. Da wird angepflanzt und durchgehend mit Glyphosat bestreut. Ah. Weil die Pflanzen halt nicht kaputt gehen. Verstehe. Aber du kannst hier in Deutschland, und deswegen ist auch eben hier die Diskussion eben auch vor allem unter den Bauern recht groß, weil die sagen, hey, ich brauche mein Glyphosat, verbietet es das ja nicht, weil ich möchte damit vor der Saat mein Feld damit bearbeiten, dass mir nichts wächst. Ja. Zwischendrin. Deswegen ist ja die Diskussion auch so groß. Mhm. Aber wie gesagt, also scheinbar, wir sind seit 2013 spätestens komplett gentechnikfrei, was den Feldanbau betrifft. Tja. Was aber nicht heißt, dass. Was aber nicht heißt, dass das nicht gemacht wird. Ja, aber das und auch nicht heißt, dass wir keine gentechnisch veränderten oder mit gentechnisch veränderten Pflanzen produzierten Lebensmittel importieren. Wo sie halt herkommen. Genau. Aber dafür ist die Kennzeichnungspflicht. Theoretisch. Ja. Ja, auch praktisch, habe ich auch schon gesehen. Jo. Aber wie gesagt, je nachdem, wo halt das Zeug auch herkommt, ich meine natürlich, die EU unterliegt natürlich nochmal ganz anderen Richtlinien, wie jetzt vielleicht nicht EU-Staaten oder wie auch immer. Aber es sollte relativ transparent sein, sagen wir so. Ja, wobei das halt, keine Ahnung, das ist, ich finde das immer so eine bisschen müßige Diskussion, weil das ist so wie, wenn man jetzt in Deutschland Atomkraft verbietet ja. und in Tschechien nicht, dann steht an der tschechischen Grenze ein Atomkraftwerk, das fliegt in die Luft. Ja, kümmert niemanden mehr. Kümmert am allerwenigsten den nicht mehr existierenden Grenzbaum an der Grenze. Und genauso finde ich das halt mit Gentechnik. Also da steht irgendwo an der Grenze ein riesen Maisfeld. Deswegen Wind ist es ja trotzdem neben mir. Dem Wind ist halt auch die Grenze wurscht. Ja. Das ist es halt. Ist ja gut. Genau. Naja, so viel auf jeden Fall mal zu dem pflanzlichen zur pflanzlichen Gentechnik. Der dritte und letzte Punkt auf der Agenda wären jetzt noch die gentechnisch veränderten Tiere. Ja. Haben wir ja auch immer, sei es jetzt Dolly das Klonschaf oder was auch immer. Du kannst natürlich auch Tierversuche vornehmen. Du kannst gentechnisch modifizierte Objekte natürlich auch als Tiere darstellen. Einerseits können natürlich Tiere als Modellorganismen stehen für die Weiterentwicklung von in Mikroorganismen erzeugten Enzymen, also quasi als Gegenprobe. Mhm. Dadurch, dass du halt zum Beispiel mit einer Maus näher am menschlichen Genom dran bist als mit einem Bakterium, kannst du natürlich da die Auswirkungen deiner Forschungen natürlich wesentlich besser prüfen. Ja. Bakterien sind eben durch die Einfachheit sehr ungeeignet als Testgruppe. Und da du halt bei Tierarten und bei Menschen teilweise Krankheitsbilder identisch hast, kann man da eben die Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel hast du bei Mäusen Alzheimer. Mäuse können Alzheimer haben. Das heißt, du kannst deine Alzheimer-Forschung natürlich mit Mäusen im Labor weiterführen. Mhm. Du brauchst keine menschlichen Versuchskaninchen, was ja durch auch verschiedenste Gesetze und Restriktionen auch nicht möglich ist, dass du eben so Medikamenten im absoluten Alpha-Stadium irgendwie am Menschen ausprobierst. Das wird nie möglich sein. Deswegen hat man eben da, greift man eben da auf Labormäuse zurück. Wichtig ist natürlich, dass dabei die. Aber da geht es jetzt nicht um, also in dem Bereich jetzt nicht um die Genmanipulation an den Mäusen, sondern um das Testen von genmanipulierten. Auch. Doch. Doch, okay. Doch, da komme ich jetzt eben gleich drauf, wie das getestet wird. Mhm. Es ist natürlich sinnvoll, wie man es eben betrachtet, aber es ist halt an Mäusen sehr einfach zu machen, weil du kannst sie halt extrem stark reproduzieren. Du hast halt sehr viele Versuchsobjekte, die du auf schnelle Weise reproduzieren kannst und eben da dran forschen kannst. Fruchtfliegen beispielsweise haben das gleiche Gen- und Krankheitsmodell wie beim Menschen der Darmkrebs. Mhm. Die können Darmkrebs kriegen, das heißt, du kannst an der Fruchtfliege super Darmkrebsforschung betreiben. Genau, daher eignen sie sich eben sehr gut zu Testzwecken. Aber wie wird jetzt eben dieses Erbgut verändert? Du züchtest in erster Linie ein sogenanntes Knockout-Tier. Das heißt, die Gensequenz eines bestimmten Gens wird in die Stammzellen übertragen. Das heißt, bei der Fortpflanzung. Mhm. Das gesunde Gen wird mit dem kranken Gen im Chromosom ausgetauscht. Also du injizierst das kranke Gen anstatt des gesunden. Und diese Stammzelle wird dann in ein Embryo injiziert. Was natürlich auch unmöglich ist beim Menschen, weil du darfst beim Menschen keine Stammzellenforschung durchziehen. Das geht halt nur bei Tieren. Es kann dann, du würdest ja letztlich einen behinderten Menschen züchten, mal blöd gesagt, oder einen modifizierten so Menschen. Züchtest das du halt nicht. Ein modifiziertes Tier. Genau. Das wird in das Embryo eben injiziert und es kann überprüft werden, ob das Knockout-Gen weitergegeben wird oder nicht. Dieses kaputte Gen. Und so können eben auch vor allem Erbkrankheiten erforscht werden. Sozusagen wird die Funktion des Gens deaktiviert und es können entsprechend die Forschungen zu den Medikamenten etabliert werden, weil man da eben dann gegenschießen kann. Es war unlängst zum Beispiel auch möglich, Alzheimer-Demenz bei Mäusen zu heilen. Also die haben es tatsächlich geschafft, durch eine Medikamentenstudie oder durch Injektionen, dieses kranke oder kaputte Gen bei Mäusen zu neutralisieren oder wiederherzustellen, ist aber momentan noch nicht auf den Menschen übertragbar. Aber es ist auf jeden Fall ein Durchbruch. Auf einmal konnten sich nämlich die Mäuse wieder an den Weg durch das Labyrinth erinnern. Ja, davon habe ich gelesen. Ja. Ich weiß, warum du dir das Thema zum Schluss aufgehoben hast. Ja, du kennst meine Einstellung dazu. Ja, so, ne? Mach erstmal das Thema durch mit den Tieren. Genau, und wie wird das jetzt grundsätzlich verändert? Also du hast einmal die Möglichkeit der Mikroinjektion, das heißt die Injektion des veränderten Gens kommt in die Eizelle, in die befruchtete Eizelle wohlgemerkt. Bei Mäusen sehr etabliert, bei größeren Säugern ist es einigermaßen schwierig. Also je kleiner das Tier, desto einfacher. Du hast aber auch hier wieder ein zufälliges Einfügen an der Stelle im Genom. Kein Einfluss. Du hast die embryonalen Stammzellen, das ist ein gezieltes Einfügen an eine bestimmte Stelle im Genom, ist aber sehr, sehr ineffizient. Also es rentiert sich auch nicht wirklich. Es gibt die Möglichkeit eines sogenannten somatischen Zellkerntransfers. Hierbei wird der Zellkern in eine kernlose Zelle zum Zwecken des Klonens injiziert oder transferiert. Es ist aber nicht möglich, embryonale Stammzellen von Nutztieren zu gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Damit ist es auch mehr oder weniger vom Tisch und sehr ineffizient. Was tatsächlich momentan oder was Zukunft haben wird oder aktuell ist, ist eben dieses Genome Editing. Das heißt, es passiert direkt in der befruchteten Eizelle. Es wird dabei eine zielgerichtete Veränderung der DNA, was ich ja schon erklärt habe, wie es funktioniert. Durch Enzyme wird eben der DNA-Strang zerschnitten, eine Gensequenz eingeführt und so weiter. Wird halt da einfach die DNA zielgerichtet verändert. Ja. Es wird ausgeschnitten, es wird eingestanzt und so weiter und so fort. Beispiele wären zum Beispiel der fluoreszierende Zebra-Bärbling. Das ist ein Fisch, ein Aquariumfisch, der leuchtet. Der fluoresziert von selbst, wenn du das Licht ausschaltest. Und der ist genmanipuliert? Ist ein genmanipulierter Fisch. Der hat einfach so ein Leuchtgen injiziert bekommen, wahrscheinlich von einem anderen Fisch aus Tiefsee oder wie auch immer. Der ist aber auch in der EU nicht zugelassen. Also den darfst du nicht einführen, weil genmanipuliertes Objekt, kennzeichnungspflichtig, darf sie nicht, aus ethischen Gründen wahrscheinlich, schätze ich. Es gibt sogenanntes schnell wachsende Lachse. Die haben ein Wachstumshormon injiziert bekommen, das die Tiere in 18 Monaten statt in 3 Jahren schlachtreif macht. Das heißt, die wachsen einfach schneller. Und es gibt auch virusresistente Schweine. Wir hatten ja vor einigen Jahren diese massive Maul- und Klauenseuchen-Epidemie und die wurden einfach dagegen resistent gemacht. Das sind transgene Schweine, die eine kleine Portion, eine kleine RNA produzieren, keine DNA, sondern eine RNA, die die Produktion des Virushüllproteins VP1 unterdrückt, die aber für die Vermehrung des Virus in den Zellen nötig ist. Ja. Die unterdrücken das einfach. Damit sind die resistent gegen MKS. Genau, das sind so ein paar Beispiele und ich glaube auch, also wenn das tatsächlich stimmt, das ist so eine Urban Legend, ich habe das irgendwo mal im Internet gelesen, Hummer können scheinbar nicht auf natürliche Weise sterben. Mhm. Die sterben nur durch äußere Einflüsse. Also entweder werden sie von größeren Viech gefressen oder gefangen oder wie auch immer, aber scheinbar wachsen und leben oder ein Hummer wächst immer und scheinbar hat der keine natürliche Todesursache. Mhm. Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich habe es mal gelesen, ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich wollte es hier nur mal anmerken. Und natürlich wird natürlich da auch geforscht. Ja, klar. Was das Altern verhindert. Ja? Genau, so ein Unsterblichkeitsgen, wenn das extrahiert werden könnte, wäre natürlich schon grob. Hm. Ja, ich habe aber auch mal, also ich weiß nicht mehr, ob es der Hummer war, aber ich glaube ja, dass ich da auch mal was gelesen habe, wo es eben drum ging, gerade in der, ja, diese, wie soll ich sagen, die für die Zelloxidation, also fürs Altern verantwortlichen Gene zu identifizieren und das dadurch zu verlangsamen. Ja. Genau. Ja, ich habe jetzt noch eine kurze Pro- und Kontraliste Gentechnik. Ich meine, wir haben schon viel darüber diskutiert, aber ich will es einfach noch mal ein bisschen zusammenraffen, um das noch mal geballt am Schluss einfach auch noch mal durchzugehen. Also natürlich ein Pro-Argument ist natürlich auch immer, durch Gentechnik könnte der weltweite Hunger bekämpft werden. Klar, du hast resistente Pflanzen, du hast einen höheren Ertrag. Aber es wird halt jetzt schon mehr produziert, als konsumiert wird. Und zum Zwecke der als Tiernahrung. Tiernahrung und viele Lebensmittel werden einfach weggeschmissen, wenn man die Produktion einfach eindämmen würde und grundsätzlich einfach auf die Ernährung achten würde und auch der Handel mal ein bisschen von seinem Profitdenken weggehen würde, weil er schmeißt ja sowieso weg. Ja. Er hat ja dann eh nichts dran verdient. Ja. Aber es muss halt nicht sein, ich sehe das immer wieder bei unseren örtlichen Großfilialbäcker, dass da halt um 7 Uhr abends noch die komplette Lade voll ist. Ja. Die füllen auf und backen nach den ganzen Tag, bis es 8 Uhr ist. Und das ganze Zeug, ich weiß es, eine ehemalige Kollegin von mir hat da gearbeitet, das wird weggeschmissen. Das wird weder verschenkt noch den Mitarbeitern mitgegeben, das wird weggeschmissen. Die dürfen es gar nicht. Und am nächsten Tag geht es wieder vorne los. Ja. Was da an Zeug wegkommt, ich will es nicht wissen. Ja. Übel, richtig übel. Weiterer Po-Punkt, durch Gentechnik könnte dem Klimawandel zumindest anbautechnisch entgegengewirkt werden. Wir haben einen Klimawandel auf der Welt, der ist unabstreitbar, außer man ist Donald Trump. Man könnte Pflanzen durch Gentechnik eben diesem Klimawandel entgegenwirken, dass man sagt, okay, sie werden resistenter gegenüber dem Treibhauseffekt. Sie werden, also eher, man kann sie auch entgegen ihrer natürlichen Vorkommen woanders anpflanzen. Also nee, also so du meinst nicht den Klimawandel durch genmanipulierte Pflanzen, nein, sondern die Folgen des Klimawandels. Auf die Pflanzen. Genau, die Pflanzen resistenter, genau, gegen die. Richtig. Okay. Richtig. Ja. Auf die Hitzen, auf die Kälten, auf die Dürreperioden. Da kommt aber jetzt hoffentlich ein Aber. Ja, ja. Aber nicht das Problem ist, die Modifikation der Pflanzen ist nicht die Lösung. Ganz genau. Sondern die Lösung ist die Artenvielfalt. Es müssen Pflanzen dort angebaut werden, wo sie auch durch ihre klimatischen Bedingungen am besten wachsen. Punkt. Genau. Ich kann nicht am Mount Everest Erdbeeren anpflanzen. Und das ist Käse. Und lieber Geld in die Klimaforschung Das ist ja genau das Problem auch mit den Monokulturen. Ja, das ist ja die jüngste Diskussion mit diesen Entschädigungszahlungen für die Landwirte in Deutschland. Das ist genau das Problem. Du bekämpfst die Ursache, du wirfst Geld auf die Ursache und wirfst kein Geld auf die Bekämpfung der. Nee, du wirfst Geld auf die Symptome, du wirfst Geld auf die Folgen, ja, auf die Symptome und nicht auf die Ursache. Und das ist eigentlich das Traurige an diesem. Genau, und das ist genau das Problem auch. Und wie heißt es bei uns in Bayern so schön, im Winter gibt es keine Erdbeeren. Ganz genau. So, fertig, alles gesagt. Der Pestizideinsatz kann durch Genpflanzen verringert werden, aber durch den massiven Einsatz von Vernichtungsmitteln wie Glyphosat wird die Pflanzenvielfalt auf lange Sicht sowieso geschädigt, ebenso die Tierwelt. Mhm. Und auch Wildtypen bilden eben auch Resistenzen. Das darf man nicht vergessen. Ganz genau. Das ist das, was ich angedeutet habe. Da habe ich gesagt, du weißt ja nicht, diese Resistenz wird sich ja nicht auf das von dir angepflanzte Ding beschränken, sondern die Natur findet ihren Weg, Dr. Grant in Jurassic Park schon gesagt hat. Ja. Nee, aber das war nicht war, der. Nee, das war der Malcolm, der Jeff Goldblum. Ah, Jeff Goldblum war das, genau. Ich hole Wissenschaftler und sie schleppen mir einen Rockstar. Großartig. Jeff Goldblum und Jeff Goldblums Hände, aber anderes Thema. Genau, das war jetzt so eine kurze Pro-Kontra-Liste, Gentechnik. Ich habe da noch einen Punkt, ich habe mich jetzt zurückgehalten. Bitte, bitte, raus damit. Ich bin fertig mit meinen Ausführungen. Du bist fertig, ja. Fertig. Raus damit. Ich auf meiner Pro-Kontra-Liste steht ja noch diese ganzen Tierversuche, ja. Es gibt ja, ich sag mal, Bereiche, wo man sich Gentechnik, ja, wie wir jetzt durch deinen Streifzug ja kennengelernt haben, durchaus vorstellen kann oder wo man sagen kann, jawohl, das ist in Ordnung. Und dann gibt es halt so Grenzbereiche, ja. Und ich finde da gerade so, was Tierversuche betrifft, das ist schon harter Tobak für mich im Speziellen sowieso als jemand, der eigentlich vollkommen auf tierische Produkte verzichtet. Und ich habe mich da auch mal mit einer Biochemikerin unterhalten, die Vegetarierin ist. Ist auch nicht einfach, glaube ich. Und die arbeitet halt in Laboren und mit Tieren und macht Tierversuche mit dem Ziel, Tierversuche abzuschaffen. Okay. Also die sagt, sie arbeiten schon an Methoden, quasi ohne das auszukommen, aber um daran zu forschen, brauchen sie wieder Tiere. Ja, klar. Und ich kann mir keinen schlimmeren Gewissenskonflikt vorstellen als das. Und ich glaube, du musst da schon einen Frieden damit machen. Also das ist für mich, aber du hast schon zwei Felder genannt, wo sich bei mir die Spreu vom Weizen trennt. Das eine ist halt zu sagen, ich mache hier Versuche, um jetzt zum Beispiel einer Krankheit wie Alzheimer auf die Spur zu kommen. Und naja, was wiegt denn schwerer? Das ist halt das. Also bei mir liegt eindeutig die Grenze immer so ein bisschen beim Konsum. Ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Also sobald ich quasi Tierversuche dazu einsetze, zum Beispiel ein Schwein resistenter zu machen, einen Lachs schneller wachsen zu lassen, da hört sich bei mir der Spaß komplett auf. Weil ich sage, okay, das ist rein auf den Konsum abgezielt, auf den Ertrag, auf schnelles Wachstum und dann hat man halt diesen medizinischen Bereich. Und ich habe für mich da immer noch keine abschließende Antwort gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Es ist auch schwierig, weil es hat natürlich seine Berechtigung und es hat seine Vorteile oder seine positiven Auswirkungen auch, weil man muss mal schauen, was in den letzten 100 Jahren allein in der Medizinforschung getan hat. Und da war es halt, es wäre halt ohne Tierversuche auch nicht möglich gewesen. Ja. Anders sieht es natürlich aus, wie du gesagt hast, eben beim Konsum oder eben sowas wie Kosmetika. Jetzt könnte man natürlich zynisch, ja, Kosmetika ist sowieso vollkommen indiskutabel, ja, aber jetzt könnte man natürlich irgendwie zynisch sein und sagen, naja, dann stirbt man halt. Ja, wie man in Bayern sagt, ja, das ist dann so diese... Soll man denn Gott spielen? Ja, das ist so die etwas einseitige, undifferenzierte Betrachtungsweise, wo man sagt, naja, wenn wir nicht wissen, wie man Alzheimer heilt, dann stirbt man halt. Dann stirbt man halt dran. Ja, früher ist man, was weiß ich, auf der Jagd von einem Mammut aufgespießt worden. Hat man jetzt auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt nicht meine Sichtweise. Also das sehe ich schon ein bisschen differenzierter. Mir ist natürlich klar, und wenn man selber mal davon betroffen ist oder jemanden kennt, dann weiß man um die Fortschritte der Medizin. Aber es ist... Ja, wie ich schon sagte, es ist für mich ein wahnsinnig schweres Thema, wo ich nicht so klar einen Standpunkt beziehen kann, wie ich es in vielen anderen Lebensbereichen tue. Das stimmt, ja, weil du hast einfach deine Für und Wider, wo man immer sagt, ja und ja, aber. Ja. Also das ist da ganz besonders heftig. Es gibt Kosmetik, Konsum, gibt es Bereiche im Leben, wo ich mich ganz klar hinstellen kann und sagen, das ist meine Position, unabrückbar, da gibt es keine Ausnahmen, da gibt es kein für mich kein Für, sondern nur Wider. Aber diese Gentechnik, das driftet in Grenzen ab, wo ich echt sage, boah, also ja, schwierig. Sehr schwierig, ja. Schwierig. Nee, es ist auch ein Thema, das, glaube ich, wird nie diskussionsfrei sein. Nein, weil, wie gesagt, ich denke oder hoffe, dass das jetzt in deinen Schilderungen auch hervorkam, dass da auch wahnsinnig viel Potenzial drin steckt in dieser Gentechnik und es ist nicht alles Teufelswerk. Aber man muss es mit Vorsicht und Bedacht und Weitsicht einsetzen. Ja. Ja. Wow. Auch wieder eine lange Folge geworden. Ja, nicht die längste. Du hast meinen Rekord nicht gerissen. Aber ich dachte eigentlich, also ich dachte echt nicht, dass es so lang dauert. Ja, ich hatte so eine Ahnung. Nee, ganz ehrlich. Hast du mir erzählt, wie viele Seiten du recherchiert hast. Ich dachte echt, dass wir auf eine Stunde durchkommen, aber nö. Also außerdem hast du da die Rechnung ohne den Wirt, also mich, gemacht, ja. der immer wieder dazwischen quatscht und Fragen stellt und gefährliches Halbwissen einstreut. Nee, ich danke dir ganz herzlich für deine Schilderungen. Ich fand's mega interessant. Am Anfang war ich so ein bisschen überfordert mit diesem ganzen Zellteilungsgedöns. Da habe ich mich an meinen Biologieunterricht zurückerinnert gefühlt, wo ich dann letztendlich die Begriffe einfach auch nur stur gepaukt habe, um sie dann wieder ausspucken zu können bei der nächsten Prüfung. Aber als es dann so in die Richtung weißer, grüner Gentechnik ging, wurde es mega interessant. Ja, mir war es halt einfach wichtig, dass man auch ein bisschen die technischen Hintergründe einfach weiß, was passiert denn intrazellulär. Also zumindest oberflächlich. Also ich bin jetzt auch kein Chemiker und um Gottes Willen, ich habe mein Bio-Abi damals komplett verkackt. Aber es ist halt, man hat es mal wieder gehört und weiß ungefähr, in welche Richtung, dass man auch redet, auch natürlich im späteren Verlauf dann. Ja, also ich finde es interessant. Ich glaube, also ich habe zumindest eine Ahnung davon, wie Gentechnik funktioniert, und das war ja meine Frage. Ja. Apropos Frage. Da war noch was. Da war noch was. Ja. Nachdem du dir jetzt so viel Mühe gegeben hast, bin in 4 Wochen ja wieder ich dran. Welche Frage hast du denn für mich? Es wird wieder ein bisschen politisch. Ah, okay. Ich mag politische Fragen. Das ist ja nicht, dass dann zu meinem Spezialgebiet wird. Marco, ich möchte in 4 Wochen von dir wissen, wie funktioniert denn der Kommunismus? Oh, wow. Ja. Was sind die geschichtlichen Hintergründe? Wie funktioniert er? Das wird interessant. Da können wir ja quasi in die östliche Hälfte unserer eigenen schönen Heimat, unseres Heimatlandes gucken. Richtig. Wie das da mal so war. Ja, super. Klasse Thema. Habe ich eine Ahnung von, aber nicht annähernd genug, um aus dem Stegreif... Ich weiß, wie man es schreibt. um aus dem Stegreif jetzt einen Podcast zu füllen. Na, vielen Dank. Nee, finde ich ein cooles Thema. Mach mal wieder Politik. Wird super. Auf jeden. Gut, ja. Dann bleibt uns wie immer das Wort an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu übergeben, denn wir freuen uns wie immer über jede Art von verbaler, aber natürlich auch finanzieller Unterstützung. Und wer uns unterstützen oder auch einfach nur Rückmeldung geben möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Oder uns auf Twitter, Facebook oder auch YouTube folgen. Er kann diese und auch jede andere Episode kommentieren. Ihr könnt uns eine Nachricht schicken. Ihr könnt uns bei iTunes mit 5 Sternen bewerten, was unsere Sichtbarkeit steigert. Uns auch bei panoptikum.io empfehlen. Ihr könnt über unser Partnerprogramm bei amazon.de einkaufen. Oder uns einfach Sach- und Geldspenden zukommen lassen. Genau, die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Dieser und andere Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exclamatio.de. Dann bedanken wir beide uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Wir auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall. Ja. Und du auch bei der Recherche. Auf jeden Fall, ja. Wir bleiben neugierig. Genau, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.